Die Seminarren. Das zarte Alter von 18 Jahren und treibe momentan eigentlich so durch die Weltgeschichte im Sinne von, ich arbeite in der Jugendherberge als FSJ-Kraft und verrichte dort eher schlecht als recht meinen Job, ja. Quasi als chaotischer Idiot in einem Chaoshaufen und ergänze mich da wunderbar mit den restlichen Mitarbeitern. Ja. Zu mir, ich bin Chris. Oder auch als Hans aus Wiesbaden bekannt mittlerweile, aufgrund eines kleinen Missverständnisses. Und ich bin noch Schüler, mache gerade mein Abitur. Das heißt, ich habe keine Zeit, die ich nicht sinnvoll benutzen kann. Deswegen podcaste ich ja auch, um irgendwas Sinnvolles in der freien Zeit zu tun, die mir verblieben ist. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber ich verbringe meine Zeit in der Schule auch eher schlecht als recht. Und ich weise, wie ein Mensch nun mal ist, die Schuld immer gerne von mir. Und sagt, daran sind die anderen schuld. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Inhalt unseres Podcasts sein, dass wir uns über Bildungspolitik unterhalten. Und zwar erster beziehungsweise zweiter Hand. Das ist eigentlich, denke ich mal, ein Dauerthema. Wenn es euch langweilt, müsst ihr uns Bescheid sagen. Als Opfer des Systems sprechen wir, klagen wir an. Ja, geschunden. Tiefe Wunden, die Narben zieren unseren Rücken von Peitschenschlägen und tief eingebrannten Noten. Wobei, ja, die sind aber alle relativ gering ausgefallen. Der Punktedurchschnitt war, also besonders in Mathe, war halt nicht so sonderlich hoch. Aber ist ja in Ordnung. Ja. Davon lebt man. Ja. Aber trotzdem, wir können ja eigentlich mit aktuellen Tagesnachrichten anfangen. Ja, zum Glück sind ja... ich hatte kurze Nachrichtenstopp gemacht. Ich habe die letzten zwei Wochen eigentlich komplett... Oder was heißt die... letzten vier Wochen habe ich die Nachrichten echt links liegen lassen. Eigentlich zum Ersetzen meines innerlichen Schweinehunds, der gesagt hat, du musst dich eigentlich informieren, weil ich das irgendwie als Pflicht ansehe, dass man ein gewisses Niveau an Allgemeinbildung hält und sich da auch stetig weiter informiert. Aber die Berichterstattung über den rechten Terror, die konnte ich nicht mehr abhaben, weil... Also letztendlich war der einzige Unterschied zwischen der Bild-Zeitung und dem Spiegel, dass die Bild-Zeitung Schriftgröße 48 benutzt für ihre Schlagzeilen, der Spiegel halt nur 28. Das war, also für mich fast, ja, es war halt echt schlimm, ja. Weil, also grundsätzlich, Terror ist keine Gefahr für den Rechtsstaat. Wird es niemals sein, weil ich meine, 10 Tote in 10 Jahren, das schafft die Mainzer Uniklinik in 2 Wochen, Marlboro schafft es in einem Tag. Das sind Zahlen, da lachen die Mörder unserer Gesellschaft. Ich meine, VW, das ist ein Witz, die tauchen unter. Und VW verkauft die Wagen ganz offen. Also damit bringt sich die Menschen selbst um. Also prinzipiell fand ich das war halt echt viel zu überhyped. Weil die eigentliche Gefahr geht dann einfach nur davon aus, dass der Verfassungsschutz involviert war. Weil das wirklich ein Rechtsorgan ist, auf das wir angewiesen sind. Und wenn das... nicht mehr voll im Sinne oder nach den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats handelt. Das hat mich geschockt, aber das ist halt außen vor gelassen, weil ein Nazi mit Glatzen macht sich halt besser als ein fetter Anzugsmensch, der von seinem Schreibtisch aus Menschen tötet, wem er sagt, ja, die Dönerbude, komm mal weg. Ich schütze euch da. Ja, wo du den Verfassungsschutz erwähnst, fällt mir auch noch was dazu ein. Und über Konrad und mich muss man allgemein eine Sache wissen. Wir sind die Heimat der schlechten Wortwitze, beziehungsweise wurden wir irgendwann als diese bekannt und allgemein der schlechten Witze. Und dann habe ich letztens mal in meiner coolen Tagesschau-App durchgescrollt. Da kriege ich den Mist, den die senden, sogar ganz kompakt und zum Mitnehmen. Und da habe ich gelesen, dass Schindler... der neue Verfassungsschutzchef ist. Und dann habe ich mich ein bisschen gewundert. Und dann ist mir so ein Film eingefallen. Schindlers Liste kennt ihr bestimmt. Und nach einem langen Sinieren kam ich auf die Idee, dass die Überschrift für diese Nachricht ja eigentlich Schindlers Gehaltsliste sein sollte. Ja. Weil wir anscheinend ja nicht wissen, wer wo bei wem eingestellt ist und warum und was er überhaupt da macht. Und Ja, Schindlers Gehaltsliste, ich finde das Thema, also mittlerweile hängt es mir wirklich zum Hals heraus, weil das wurde jetzt schon überall durchgekaut. Aber immer wenn ich daran denken muss, habe ich den Drang, meinen Kopf gegen eine Wand zu hauen, weil ich finde es einfach unfassbar. Ja, Ich weil finde es, man merkt halt, wie die Medien rangegangen sind. Und das war komplett der falsche Weg, aber es ist halt der gewollte Weg von oben. Weil es ist halt prinzipiell, wenn du wohlwollend, sage ich mal, oder wenn du jemanden in der oberen Stellung in Schutz nimmst, dann kriegst du vielleicht nochmal beim nächsten Mal wieder Informationen, kannst früher berichten, kannst eine Seite füllen, kannst einen Bericht schreiben, kriegst ein Interview vielleicht. Allerdings, wenn du wirklich, was eigentlich hätte es passieren müssen, dass die Medien echt eine Art Hatzjagd auf den Verfassungsschutz machen, genauso wie beim Bundestrojaner. Also die, gut, da weigern sich wieder alle, den so zu nennen, weil es hat ja eigentlich nichts mit Trojanern zu tun. Und hat's also eigentlich am Ende doch. ja, aber die Computer-Nerds, da stoße ich ja immer meistens. Das ist ja immer so. Du stößt ja bei jedem Thema immer auf eine kleine Fraktion, die besser weiß, die es besser beschreiben kann und Ja, besser genau, definieren besser kann. beschreiben, aber vielleicht auch einfach nur in bestimmten Bereichen genauer weiß. Ja. Was ja nicht unbedingt besser heißen muss, aber ich bin schon der Überzeugung, es wurde ja auch nachgewiesen, dass einige der Funktionen wirklich Trojaner-like sind. Und ich weiß, man soll nicht im Chat schauen beim Podcasten, aber Weltherrscher schreibt doch hier, dass laut CCC und CMD das schon als Trojaner bezeichnet wird. Tja, Und wunderbar. ja, deswegen, ich glaube, Bundestrojaner kann man so verwenden. Ja, auf jeden Nur Fall. da wieder eine Analogie ist, und zwar der Bundestrojaner, der Trojaner ist ja gerollt. Und wir sind ja etwas völlig inkorrekt und mir fällt auf, dass der ehemalige Innenminister, der sowas gern schon 4 Jahre zuvor gehabt hätte, auch rollt. Das soll jetzt nicht diskriminierend oder gemein sein, Ja, aber das so ich sind frage wir mich ja halt. weiterhin, warum Herr Schäuble nicht irgendwie zu diesem, ich glaube, das war Chamäleon, der ein berühmter maximal pigmentierter Rap-Musiker aus den USA, der singt ja They see me rolling, they Hey, hating, da war irgendwas. controlling. Warum rollt Schäuble dazu nicht in den Bundestag ein? Weil ich meine, es würde halt, das ist doch cool, weißt du, wie im Wrestling, was man früher so Ja, auf aber DSF ja, geschaut so hat. beim Das Boxen einfach so eine ja, Einlaufmusik genau sowas, ja. bei Frau Merkel wäre das ja eher too sexy Das for würde my auch den. shirt oder so. Oh. Ja. Also das würde halt dem Ganzen mehr Pep geben, weil ich meine, Politikverdrossenheit haben wir ja eh schon lange. Das Interesse liegt ja auch nicht mehr bei. Ich meine, also ernsthaft, wie groß ist der Anteil an mündigen Bildungsbürgern, oder ich sag mal nur Bürgern, Bildung ist ja auch schon wieder, die wirklich auf Phoenix, sag ich mal, Live-Debatten verfolgen. Selbst die Politiker füllen ja nicht immer die Ränge. Nur zu ganz wichtigen Sachen lässt man sich da mal blicken. Das ist eigentlich fast schon so ein Star-Verhalten, ja. Paris Hilton läuft halt auch nicht irgendwo überall hin und gut, Ganz Schäuble kurz, läuft, steht, Konrad, ja, Chat wir. verrät, irgendeiner kratzt am Mikro, Mikro. Ich bin's nicht. Ich kratze auch nicht am Mikro rum. Das ist merkwürdig. Ja. Ich hab's nämlich auch gehört. Komisch, komisch, komisch. Egal, aber Dann anscheinend mach läuft's jetzt weiter. wieder. Dann war es Tut mir wahrscheinlich leid, dass ich den ja. Redefluss unterbrochen habe wie ein Auch kein Damm. Problem. Ja, das passiert mir selber immer wieder, weil ich zwei Gedanken versucht zu ein und mich dann selbst unterbreche, von daher bin ich das gewöhnt. Ja, ich war dabei auch, Schäuble läuft ja gar nicht mehr und andere Menschen laufen ja auch nur selten auf. Von daher, also ein bisschen. Gutenberg habe ich ganz selten gesehen in letzter Zeit dort. Aha, ja, Da er ist war ja, was. ja, Ach, feiert er stimmt. sein Comeback, aber das haben wir, da haben Ja. wir auch schon wieder wahrscheinlich alle drüber geredet, weil Ja. jeder sieht dann wieder, wie das. Ich frage den genauen Buchtitel, habe ich jetzt auch wieder, ist mir entfallen, aber er war auch nicht wirklich wichtig, ja. Was ich ganz lustig finde, wenn dann schon mal alle die Familie der Parteien vereint sind im Parlament, dann machen die meistens eine einzige Sache, das, was sie alle gemeinsam machen, sie hacken auf ihren Geräten rum. Ja. Jeder hat sein BlackBerry, sein iPhone, sein iPad und alle müssen auf ihren komischen Geräten rumhacken. Und wenn ich in der Schule bin und mein iPhone auspacke, um was Wichtiges nachzuschauen, kommt eine Lehrerin zustürmen und krallt mir dieses Handy einfach weg. Dann frage ich mich, warum bringt man den Leuten in der Schule nicht das bei, was sie im Parlament auch lernen? Oder andersrum? Ja, ich Weil kann. manche aus unserer Schule, bzw. aus meiner mittlerweile nur noch, gehörten eher ins Parlament und andere aus dem Parlament gehörten wiederum in die Schule zurück. Ja, und ich finde, also das ist immer noch ein Punkt, den ich ja nicht verstanden habe. Dieser Kampf gegen, also gerade von den Schulen, jedenfalls so wie ich ihn miterlebe und gerade aus Wiesbaden von vielen Leuten hören, gegen Kommunikationsmittel. Das ist sehr schockierend, finde ich. gerade da unsere heutige globalisierte Welt ja Kommunikation in diesem Sinne auch braucht, um so weiter zu funktionieren, wie sie es jetzt tut, was nicht gut heißen muss, aber heißen kann. Ja, aber gleichzeitig muss man den auch aufnehmen, weil es halt sehr, sehr zu einem sehr krassen Missbrauch von mobilem Internet und anderen Hilfsmitteln kommt, während Arbeiten und damit einfach aber der Vergleich komplett hinterherhängt. Man kann es umgehen, ja, aber die meisten Lehrer können damit halt nicht umgehen und deswegen, ja. Aber gleichzeitig zu der Geschichte iPhone auspacken ist auch ein Ding des Anstandes, dass du jemandem wirklich bei einem Gespräch in die Augen schaust oder ihm zumindest einfach zeigst, ich höre zu. Ja gut, ich meine, der Linken würde ich jetzt auch nicht unbedingt zuhören, aber das verhält sich auch mit den Grünen und der SPD teilweise und der CDU genauso. Also Vorsicht, vielen, du hast nicht mehr viel übrig gelassen. Ja, eigentlich niemand mehr. Aha, aber es ist auch niemand da. Ja, aber es ist fast schockierend, ja. Konrad, du hast gerade die FDP unterschlagen. Nein. Was mit der FDP nein. Das, was sie mit Parteigeldern machen. Nee, da siehst du. Da siehst du mal, wie mein Unterbewusstsein schon geschult wird von den Medien oder allgemein von der Situation der FDP. Ich habe die schon längst abgeschlossen. Die sind schon raus. Mit 1,8% sind die halt unterhalb meiner geistigen Wahrnehmungshürde. Ja, und natürlich weit unter der 5%-Hürde. Aber gut, Guido Westerwelle ist einfach kein guter Hürdenläufer. War er noch nie. Aber zu dem Thema, was Handys angeht, du kannst die Handys zum Beispiel einsammeln vor einer Arbeit. Also ich muss sagen, man kann es verhindern. Du musst den Leuten ihr Handy in dem Unterricht ja auch nicht wirklich geben. Einfach zur Seite stellen. Gut, manche laufen mit zwei rum, aber wir haben auch sehr viele Lehrer, die kommen gar nicht hinterher. Die sitzen da vorne am Pult, naja, dann passiert nichts. Und dann schauen sie auch gar nicht mehr, ob da jemand eventuell spickt. Und ja. Das finde ich, also das ist dann auch teilweise Schuld des Lehrers. Ich heiße Spicken nicht gut. Obwohl ich fürs Abi-Motto Plagiatur, wir können auch Gutenberg war, aber ich wurde leider überstimmt. Schade eigentlich. Fand ich ja, ein ich sehr schönes Motto. War halt für Abi 2011, Abi macht frei, ja. Das war eigentlich mein. Da war ich persönlich wirklich gegen. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, da habe ich gesagt. Ja, scheiden sich die Geister. Es ist ein sehr. Ich mache zwar viele Witze über viele Sachen, aber da ist bei mir schon so eine Grenze. Ja. Also nicht, wo ich sage, oh mein Gott, böser Mensch, aber man muss auch sich dann allgemein, wenn man so etwas befürwortet, so ein Abi-Motto, sollte man allgemein seinen Standpunkt zu dem Thema klar machen. Das ist bei dir, ich kenne dich ja mittlerweile schon einige Jährchen und da ist es für mich kein Problem, das nachzuvollziehen. Genau wie bei mir, wenn ich mal irgendeine merkwürdige Parole raushaue, wo der eine oder andere sich fragt, aus welcher Ecke er herauskommt, aus welcher rechten Ecke, und ich kann eindeutig sagen, aus keiner. Aber es gibt nun mal auch Schüler, die rennen da, die schwadronieren durch die Schule und rufen das durch die Gegend und dann denke ich mir, muss nicht sein. Ja. Gerade wenn man euch nicht kennt. Ja, aber das ist auch ein Problem. Die Jugend spaltet sich mehr und mehr in das, was ich eigentlich immer verurteile, links- und rechtsextremistisch. Also sie weichen immer mehr, also die geschulte, mittige Meinung wird immer mehr beiseite gestellt, ja. Aber jetzt sind wir auch schon eine halbe Stunde uns nur am Palavern. Ja, wir haben noch gar kein Thema Themenschwerpunkt ausgewählt. Ja, wollen wir anfangen mit EU baut um? Das war ja die letzte Schlagzeile, die aktuell dominierendste Schlagzeile, ja. Ja, kannst du gerne mal anfangen, bitte. Ja, das ist auch wieder schwer. Wo fangen wir an da? Weil, also ich meine, die EU baut um, ja, das waren ja die neuesten Euro-Verträge. Und nur Großbritannien stellt sich quer, aber gut, das sind halt die Inselaffen. Nee, es ist schwer, ja. Die persönliche Meinung ist, dass man auf gar keinen Fall den Euro versucht auszuweiten. Im Gegenteil, dass man den versucht, so weit wie möglich runterzuschrauben, weil die Tagesschau hat geendet mit, die EU baut sich momentan eine Zweiklassen-EU um. Ja, bauen sich das selber aber eine schon Mauer. Aber einiger Zeit. Genau, darauf wollte ich hinaus. Es ist schon lange, wirklich, das ist ja auch kein, ist auch kein Geheimnis. Dass sich die EU ist schon mittlerweile nicht nur ein Scherenschlag auseinander, das sind ja 20.000 Meter an Scheren. Ach, das ist auch ein schlechtes. Ja, jetzt erstens bin ich wieder raus. Jetzt habe ich wieder 5 Gedanken im Kopf. Ja, das ist grausam. Es ist wirklich grausam. Und das wird aber oft verkannt, ja. Gerade aus deutscher Sicht, indem man eigentlich die stärkste Macht und treibendste Kraft der EU ist, versucht man sich weiterhin schützend davor zu stellen, ja. Weil, gut, gleichermaßen würden die deutschen Banken höchstwahrscheinlich alle gesammelt untergehen mit einem Euro, aber der Euro wird auch nicht untergehen. Aber trotzdem ist der Schritt in die Offensive und zu sagen, wir wollen ihn ausweiten, das ist fatal. Also die Euro Plus, den Euro Plus Vertrag, also mit dem man ja neben den Euro-Staaten auch die 26 anderen Staaten, beziehungsweise das auf 26 Staaten ausweitet, so rum. Mit Reinhold ist ein absoluter Fehler. Ja, ich weiß nicht, ob sich da einige schon früher bewusst waren. Nachhinein lässt sich immer sagen, ich habe das ja schon immer vorher gesehen. Also nee, das war mir natürlich klar. Aber da ist mein Problem. Jetzt weiß man, wo das Problem liegt. Und wir sind nun mal ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, wenn nicht sogar schon mittlerweile der multiplen Geschwindigkeiten. Und ich weiß nicht, die Leute sagen zwar, wir haben das erkannt. Die Politiker sagen, wir haben das erkannt. Gerade Frau Merkel, ich verstehe auch ihren Kurs nicht. Erst ist sie dafür, dann ist sie wieder dagegen. Dann versucht sie, gerade im Hinblick auf eventuelle Wahlen in Deutschland, ich habe gehört, das kommt hier manchmal vor, der Meinung, jetzt muss man eine Führungsposition der EU einnehmen. Und gut, man muss auch gerade, wenn es um den Euro geht, darf man ja nicht vergessen, das sind ja nicht 27 der EU-Mitgliedstaaten auch Euro-Länder. Ist mir nur gerade eingefallen. Aber ich weiß nicht, Frau Merkel hat für mich da einen merkwürdigen Kurs eingenommen. Und jetzt stellt sie sich hin als die europäische Galionsfigur. Und wir wissen, wie es ist, wenn ein Schiff frontal irgendwo gegen ein anderes Schiff fährt, ist es immer die Figur ganz vorne, die kaputt geht. Und ja. Das droht halt leider auch Deutschland in dem Fall. Das ist so meine Befürchtung. Aber gut, Frau Merkel hat ja eh noch den Integralhelm aus dem Osten. Nee. Ja, es ist halt, Frau Merkel wird mehr und mehr von der Krisenkanzlerin in diese, also ich meine, das ist auch ein schöner Name, die Krisenkanzlerin, das bezeichnet dich doch eigentlich als abgehalftete Person, die außerhalb der Krise nicht als Kanzlerin zählt. Wobei, wird mehr und mehr zur Hipster-Kanzlerin und stellt sich wirklich in den Trend, ja, hat dann ein Ding, das zieht sie durch, das ist ein voll cooles Projekt, ja, ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht, aber da habe ich viel was mit Kreativ und Euro was zu tun, ja. Weil es ist halt dem einen, also ein stetiger Meinungswechsel oder ofte Anpassung, ja, das ist, ich weiß nicht, der Kompromiss ist immer wichtiger. Ich meine, der Kompromiss ist wahrscheinlich der wichtigste Akt, die Kompromissfindung ist der wichtigste Akt in unserer Politik, ja, weil man nie wirklich alle Meinungen einigen kann, das ist ja klar, aber trotz allem braucht man eine starke geistige Führung, die auch konsequent an etwas festhält. Ja, klar, das hat Frau Merkel zwar in einigen Dingen inne, gerade mit Herrn Sarkozy, was die direkte Verhandlung mit anderen Euro-Staaten, vor allen Dingen was die Bestrafung von Euro-Sündern angeht, aber ich sehe die Gefahr, dass die Innenpolitik doch sehr zum Erliegen kommt, weil die Außenpolitik doch momentan dominierend ist, ja. Du sprichst damit auch ein allgemeines Problem ja an, gerade dass halt die EU dafür gesorgt hat. Also ich schiebe das jetzt alles auf die EU, weil ich immer pauschalisiere und gemein bin. Nein, aber die EU hat ja in dem Fall wirklich diese Ausführung, diese europäische Politik, die dann halt von den nationalen Regierungen teilweise erledigt wird und übernommen wird, gerade wenn es um Abstimmungen geht, hat ja zur Folge, dass die sich dann wiederum an der Innenpolitik orientiert. Wir wissen jetzt in Wahlen, wie vorhin schon erwähnt, dann guckt man, wie macht man das jetzt, wie will man das erledigen, wie positioniere ich mich jetzt, damit man im Land nicht zu unzufrieden ist. Und das Ganze kann ich sogar noch total nachvollziehen, das ist ein logischer Effekt, wenn man eine internationale Organisation, eine supranationale Organisation hat und immer noch ein nationales Parlament und allgemein eine Bevölkerung zu leiten hat. Obwohl es eigentlich falsch ist, weil eigentlich sollte die Idee ja von der Bevölkerung kommen und die Bevölkerung den Ton angeben. Aber was mich da immer wieder stutzig macht, diese Idee, dass das nicht funktionieren kann und dass manche Politiker immer noch nicht in der Lage sind, sich für eine Richtung erstmal zu entscheiden. Und das macht mich wahnsinnig. Ich schalte den Fernseher ein und eine Woche später heißt es, Merkel ist doch dagegen. Dann heißt es, jetzt ist sie wieder dafür. Und dann kommt erstmal von der Opposition ein Feuer auf die Regierung. Und das macht mich persönlich macht das wahnsinnig. Ich versuche wirklich meinen gerade Fernsehkonsum zu reduzieren, weil da wirkt das für mich immer noch am härtesten. Aber allgemein, wenn man sich Nachrichtenportale anschaut, bis es irgendwann zu einer Entscheidung kommt. Ich weiß nicht, also am liebsten würde ich mich einfrieren lassen und warten. Das wäre für mich so das Beste. Und da muss ich auch sagen, wenn man sich mal so die Homepages von den Nachrichtenagenturen, Nachrichten von den vereinzelten Publikationen hier Bild oder Nachrichtenagentur war der falsche Begriff, N24 zeigt, bei allen geht es um Euro, nur bei der Bild geht es erstmal hier um Schalke. Und um einen Mustang mit 444 PS. Und da muss ich wirklich sagen, vielleicht ist das ja sogar die bessere Idee, das Ganze erstmal auf Eis legen und erst informieren, wenn wirklich was geschehen ist. Wobei ich ja immer noch den Weg der Mitbeteiligung bevorzuge. Was in dem Fall wirklich sehr, sehr schwer ist. Ja, Sinnbild des Ganzen und Atompolitik. Ja, das war natürlich... Ja. Aber das ist ja auch schon lange her. Ist ja mittlerweile schon 3 Monate, in denen es so viel passiert. In den 3 Monaten hätten die Nazis schon 1/3 Menschen umgebracht. Ich meine, das ist ja unfassbar. Nee, ich muss aber, was ich auch ganz lustig finde, wie man versucht mit Nachrichten, andere Nachrichten, das heißt lustig, ich finde es traurig, aber ich muss darüber lachen, weil ich sonst verrückt werde. Man versucht... schlechte Nachricht mit schlechteren Nachrichten zu übertönen. Ja. Und zwischen diesem ganzen Herumgeguttenberge und allem Mögliche, was hier passiert, ist untergegangen. Und das stand irgendwo ganz unten links in irgendeiner Tageszeitung, das in Fukushima vor. Ich glaube, war das vor 3 Monaten oder vor 3 Wochen? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Erst die zweite Kernschmelze erfolgt ist. Das ist vollkommen untergegangen. Interessiert auch keine Sau. Natürlich interessiert jetzt keiner mehr. Wissen, die Japaner werden nicht grün sein. Gutenberg hat gecheatet, das ist doch viel wichtiger. Eben. Und, Wright hat's erkannt, Rumge-Gutenberge ist schlechter als Rum-Hitlern. Nee, Hitler gibt's doch nicht mehr. Es gibt doch Adolf Hipster nur noch mittlerweile. Konrad. Ich stocke. Ich würde da vorsichtig sein, weil Hitler, ne, man weiß ja nicht, ob der nicht auf dem Mond oder auf dem Mars lebt. Am Nordpol lebt er doch, oder? Mit seinen UFOs. Ja, das ist auch wieder aus Update, nicht mehr. Ja, es gibt bestimmt wieder, der sitzt bestimmt irgendwo mit Elvis rum und mit Kennedy. Mit Kennedy bin ich mir sicher, ja. Mit Mao irgendwo im Himmel und ein Gespräch unter Toten, Despoten, da gab es auch einen wunderbaren Kabarett-Auftritt dazu, aber gut. So. Was, ich weiß nicht, das ist ein bisschen, ich finde auch diese ganzen Nachrichtenseiten immer so verwirrend. Überall erstmal Euro, Euro, Euro und dann irgendwann, mein, wir sind in Wiesbaden, das wäre also eine Schande, wenn wir nicht darüber reden, die Innenministerkonferenz zum NPD-Verbotsverfahren. Ja. Oh ja, NPD-Verbot, das ist ein wunderbares Thema. Ja, red weiter. Ich finde das ganz interessant, also ich bin jetzt die letzten Tage ja sehr oft an dem Verhandlungstagungsort vorbeigefahren und die sogenannten das ist auch ein schöner Begriff, Herbstkonferenzen. Ja, das ist einfach mal, wir geben dem anderen anderes, dem Thema der Konferenz anderes Kleid und schon geht es nicht mehr um eine NPD-Verbotsverfahren, sondern es geht um den Herbst. Und ich fahre dann da vorbei und am ersten, zweiten, dritten Tag, bevor es da überhaupt wirklich losgeht, überall Polizei. Die ganze Wilhelmstraße ist voller Polizeiwägen und überall stehen Polizisten herum und sie wollen Antidemonstrationssperren und spanische Reiter und alles Mögliche aufstellen. Und dann, zu Beginn der Konferenz, ist auf einmal alles abgebaut. Ich habe das wirklich nicht verstanden. Das war sehr, sehr merkwürdig. Und auf einmal ist keiner mehr da und ich habe auch irgendwie kein Demonstrieren gesehen. Also vielleicht war ich zur falschen Zeit wirklich am falschen Ort, aber ich habe... Ja, ich habe direkt am Übel der Wurzel operiert. Ich habe in der Jugendherberge, wir hatten nämlich den Großteil und die Veranstalter der Demo zu Gast im Hause, ja. Also ein bunt gemixter Haufen aus linken und grünen Idealisten, die alle... Also das war das absolute Chaos. Die haben kein Benehmen, schmeißen den Müll rum, schmieren irgendwelche Parolen auf die Wände. Das hast du mit allen. Beschädigung. Also, das hat mit allen. Ja, auf jeden Fall, das war nämlich 3-4 Tage vorher ging das Ganze vonstatten. Ja, aber das war mir wurscht, denn ich habe mir nämlich in der Pause bei Penny eine Flasche Winterjack gekauft. Unglaublich lecker. Oh. Ja. Sehr lecker. Ja, ich würde sogar dem normalen Jack Daniels allgemein vorziehen. Ja, und die Gewürznote ist echt sehr, sehr schön, gerade in den Glühwein rein, irgendwie auf der Arbeit. Das ist echt super. Ja, also nach der Arbeit ist ja während der Arbeit verboten. Machst du auch nicht, habe ich gehört. Nein. Nee, fällt dir auch nicht ein. Ja, NPD-Verbot, ja, wird es nicht zu kommen, sage ich. Es wird wiederum dran scheitern, weil, oder auch um da Kontra zu geben, man verbietet ja auch nicht die Linke, nur weil sich die Führung der Linken hinstellt und sagt, wir wollen wir wollen den Kommunismus zurück. Und das ist ja dort trotzdem, ist ja wieder auch verfassungsfeindlich, ja. Wenn du die Demokratie außer Kraft setzen willst und dir wieder ein anderes politisches System wünschst, das in der Theorie wunderbar zwar funktioniert, aber der Osten ist dran gescheitert. Nordkorea scheitert immer noch dran. Ja, also es wird zu keinem Verbot kommen, weil der Kern der NPD immer noch, die sind ja nicht schlecht organisiert, das ist der Punkt. Ja. Die haben zwar einen riesigen Haufen an minderbemittelten Vollidioten, bei denen die Sonne schon längst die letzten Hirnzellen weggebrannt hat, bei den Aufmärschen im Mai. Aber trotzdem wird die Kern argumentieren, wir sind trotzdem noch eine ganz normale zugelassene Partei, ja. Weil die Idioten sitzen auch bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU, bei den Linken. Bei der NPD ist es zwar extremer und krasser. Das ist, da muss halt das Augenmerk drauf, dass, wenn das zunimmt, dass du das entweder von der Partei absonderst oder halt die Partei mit untergehen lässt und wenn es weiter zunimmt, aber so 10 Idioten, die Leute umbringen. Du hast bei den Antifa-Demos auch 50 Linke, die mit den Steinen auf die Polizisten werfen und auch auf Unbehelmte. Was jetzt schlimmer ist, sei dahingestellt, ohne persönliche Wertschätzung, aber trotzdem läuft dann auch gegen diese vermummten Leute, gegen jeden läuft dann eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung mit Todesabsicht, ja. Unbekannt. Ja, genau, gegen unbekannt, ja. Wobei ich zu der Antifa, ich meine, du kennst meine Einstellung ja mittlerweile, aber ich habe immer schon geäußert, ich denke einfach, die Antifa ein richtiger, eher so gut, was heißt die Antifa, jeder kann sich Antifa, beziehungsweise antifaschistisch nennen, natürlich, aber ich bin der Überzeugung, dass diese Menschen auch mit Stolpersteinen werfen würden. Und zwar, weil man hat gelernt, rechts ist böse, beziehungsweise antisemitisch ist böse, dagegen habe ich nichts. Das unterstütze ich vollkommen, das unterschreibe ich dreimal und gebe einen Stempel drauf. Aber meistens geht es einfach nur noch darum, dass die Leute sagen, hey, ich finde es scheiße. Und warum finde ich es scheiße? Weil es rechts ist. Das heißt, darf ich mich jetzt dagegen einsetzen? Und die nehmen nicht, die nehmen auch einen Stolperstein. Die scheißen aufs Andenken eines verstorbenen Juden. Hauptsache, sie können mal gegen etwas sein. Und leider habe ich mit so Leuten genug Erfahrung gehabt. Und ich lasse mir doch mittlerweile nichts mehr. Also wer wirklich versucht, mich davon zu überzeugen, dass die nicht so schlimm sind, nein. Die Antifa ist einfach ein unglaublich, unglaublich schlechter Haufen. Ja. Und ich habe ja knapp 2 bis 3 Jahre ehrenamtliche Arbeit hier geleistet in Wiesbaden im Stadtjugendring. Und das war an sich sehr, sehr, sehr, sehr tolle Arbeit, die ich geleistet habe. Also nicht, weil ich es getan habe, sondern was ich tun durfte. Viele Programme, Integrationsprojekte betreffend. Aber da lief ein Haufen, und das habe ich letztens in klargestellt, Skype in so erzählt, glaube ich, von linken Idealisten rum und von Antifa-Leuten rum. Und diese Antifa-Leute gingen mir wirklich auf den Sack, weil sie mir erzählt haben, dass 90% der Polizei hier in Deutschland alle rechtsextrem sind. Das sind alles direkte Nachfahren von Hitler. Jetzt mal kurz schemenhaft skizziert. Und das gefiel mir gar nicht. Und diese Leute wollten mir das dann klar machen. Und da habe ich schon eine sehr große Distanz zu ihnen aufgebaut. Wo ich jetzt einfach nur sagen kann, tut mir leid, mit dieser Gruppierung kann ich einfach nichts anfangen. Ich komme nicht mit ihnen zurecht. Nee. Und deswegen bin ich, was die Antifa angeht, da sehr... Ja, hast du. In Frankfurt haben sie die Gedenksteine rausgerissen und damit geworfen, sogar. Bei der Demo vor 2 Jahren, glaube ich. Oder das vor 3 Jahren, ja. Und in Wiesbaden hat dann die Gruppe, die wohl heimgekehrt ist, mit dem Zug, hat dann direkt am Bahnhof, da, wir haben ja das Mahnmal gesprayt vom York, ja. Ja, ein wunderschönes Bild, ja, genau. Haben sie auch dann dieses Anarcho-A drüber gesetzt, Antifa, Free Germany und dann noch irgendwie so einen schlechten englischen Satz, den ich gar nicht mehr auf die Reihe bekomme, weil sich mein Unterbewusstsein wirklich dagegen strebt, den irgendwie noch zu rekapitulieren. Es ging darum, dass Deutschland frei von Rechten sein soll, bitte. Das Lustige war, das halt übers Mahnmal, ja. Ja, und das hat man direkt erstmal angesprüht, wo ein sehr, sehr schönes, wir mussten gucken, vielleicht mache ich die Tage noch ein Foto und appe das mal über meinen Twitter-Account, Mahnmal gesprayt worden ist von einem hier lebenden, beziehungsweise hier wandelnden Sprayer. Und dieses Mahnmal ist einfach eine Nachbildung, eine nachgesprayte Fotografie von damals, weil da ja meine Deportationsrampe war. Und da schreibt man dann einfach Werbung für die Antifa drauf, so dass man dieses ganze Mahnmal zerstört. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Das ist für mich ein Ausdruck von Dummheit. Ah, du hast es da schon gepostet. Ja. Ja, sehr schön. Das ist ein unheimlich schönes, unheimlich schön gesprayt. Und von der Umsetzung auch, also wirklich erstmal Respekt an Yorker und die Symbolik. Also jeden, der in Wiesbaden lebt und der das nicht weiß, der sollte sich darüber mal informieren, weil ich habe das auch erst vor vier, mittlerweile bin ich 18 Jahre alt und ich habe das erst vor 4 oder 5 Jahren, ich glaube vor 4 Jahren sogar erst erfahren, durch die Projektwoche bei uns in der Schule mit dem aktiven Museum. Und ja, also wirklich darüber, wer hier in Wiesbaden lebt, könnt sich, also wenn ihr dazu Fragen habt, meine ich denke mal, keiner der Tour lebt in Wiesbaden, außer, nee, niemand. Doch mich. Ja, aber ich, du bist also ja, du partizipierst ja, ja, neben allen im Chat. Der sollte sich furchtbar darüber informieren und der kann sich auch mal gerne an mich wenden. Ich kenne da hier das aktive Museum. Ich war da Mitglied, ich bin sozusagen noch Mitglied, ich unterstütze das auch in vielen Punkten und einfach mal bei mir informieren und ich gebe dann Informationen an euch weiter und setzt euch mal damit auch auseinander. Auch wenn ihr ab und zu mal in Wiesbaden seid und es euch interessiert, eine Tour machen, lohnt sich. Ja. Ja, das ist eigentlich unfassbar, dass Wiesbaden zwischen den ganzen Privatpraxen und Bankhäusern noch irgendwelche schönen Flecke zu bieten hat, ja. Aber apropos, wo wir gerade bei Arschlöchern eben waren und Antifa, Anschlag auf Ackermann, das war, kam ja auch noch groß raus, der diese italienische Anarchistengruppe FAI hat ja die Briefbombe an Herrn Ackermann, hat an den Josef geschickt. Den Josef. Hast du auch mitbekommen wahrscheinlich, ja. Also ja, gut, ist die Frage. Ich informiere mich ja über die Sexspielzeuge. Ja. Ich weiß nicht, wer es letztens getötet hat. Ich habe unheimlich gelacht. Ja, Sexspielzeuge. Ich habe letztens gehört, alle schreien den Markt an, weil der Markt wachsen muss. Ach, das ist... Und da habe ich mir gedacht, also bei mir hat es auch geklappt. Ich habe immer ganz viel Fruchtzwerge gegessen. Ja, da bin ich auch groß geworden. Weil bei mir jetzt diesen Marktweisen und den führenden Unternehmen einfach Fruchtzwerge gäben, würde das was ändern? Ja, ich weiß nicht, wenn es bei Knochenmarkt funktioniert, dann funktioniert es vielleicht auch beim normalen Markt auch. Aha. Richtig. Ja, sehr schön. Nein, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Dafür bin ich wahrscheinlich zu uninformiert, wahrscheinlich als Außenstehender nicht irgendwie fähig, das komplett zu überschauen. Aber der Markt ist ja auch nur ein mediengeprägter Begriff für ein irrationales Verhalten der Finanzmärkte, der Börsen. Weil, das ist doch chaotisch, ja. Das einzige Souverän im Staat sollte das Volk sein, ja. Und nicht irgendwelche Spekulationen auf Aktienkurse. Da gehen Firmen an die Börse, ja. Die steigen ohne Ende im Kurs und haben bisher noch gar nichts gemacht. Gut, das ist schon mal das eine. Machen dann aber weiter, nichts produzieren, genau weiter. Und der Kurs fällt dann wieder nach 2 Wochen und das Unternehmen geht pleite. Weil der Kurs fällt, obwohl sie ganz weiter, also ganz normal weiterhin ihre Schokolade produzieren oder ähnliches. Einfach nur, weil das Interesse an der Firma sinkt. Oder ich kann das gar nicht beurteilen. Also, das ist für mich immer das ist für mich so die klassische Kopftisch-Situation. Ja, genau. Kopftisch, Kopfwand. Ja, am genau. Besten abwechseln, damit du die Nachbarn nicht immer störst. Nee, das ist bei mir was, auch die, auf einmal waren Ratingagenturen da. Ja, wo kommen die her? Ich stelle mir das dann immer vor, also als Politiker läufst du wie in einem guten Online-Rollenspiel durch die Gegend, kommt in eine Sumpfgegend, da kommt auf einmal ein großes Monster heraus. Das gab's schon immer, du hast es nur noch nie gesehen. Und da steht dann in roter Schrift ein HP-Balken mit der Überschrift Rating-Agentur da. Und so stelle ich mir das vor. Auf einmal waren die da und haben das Ganze hier reguliert. Ja, und also die haben ja ihren Ursprung in den USA, dann ging es ja darum, dass man versucht hat, irgendwen außenstehend, dass man quasi eigentlich die außenstehenden Analysten und ähnliches zusammengefasst hat in Firmen und ähnliche so Organisationen, die dann Kreditwürdigkeit oder ähnliches bewertet haben von Privatpersonen, von anderen kleineren Firmen oder deren Liquidität im Allgemeinen und deren Stand. Weil das kam dann zusammen mit den ganzen Fusionen und Ähnlichem. Sagen dann hier, Firma A sagt, lohnt sich es, Firma B aufzukaufen? Wie stehen die denn? Bewerte die mal bitte für uns. Dafür zahlst du der Ratingagentur Geld. Da ist eigentlich für mich, da liegt der Hund begraben. Weil die Ratingagenturen, trotz allem, die müssen Ergebnisse liefern, die auch. Und trotz allem müssen sie auch gleichzeitig wirtschaften. Sie müssen ein neutrales Ergebnis liefern, das unabhängig sein soll, aber werden gleichzeitig von einer Fraktion bezahlt, ja. Und dann sagt Firma B, ja, bei uns läuft scheiße, aber wir haben jetzt hier noch $20,000 für euch. Die geben wir euch jetzt, dafür sieht unsere Firma dafür in euren Ratings besser aus und wir werden gekauft für $100,000. Läuft. Ja. Ja. Und dass das Einfluss hat auf die Bewertung von Staaten, auf die Bewertung von Zentralbanken. Das ist traurig. Das ist ein Wahnsinn. Das ist, wenn man sich das auf der abstrakten Ebene mal betrachtet, ist das verrückt. Ja. Aber gut, damit reiht sich es ja in die Geschehnisse unserer Welt. Das ist einfach verrückt. Ja, das ist, das, halt das Gleichgewicht ist schon lange, lange abhanden gekommen, ja. Da wird gar kein Balanceakt mehr gesucht, sondern es wird vielmehr einfach nach immer eine neue Quelle gesucht, wo man andocken kann, wo man ein bisschen Geld scheffeln kann und dann geht's weiter. Quasi eine riesige Prostituierte, da ein bisschen saugen für Geld und dann geht's weiter, ja. Das ist unser Medienwesen. Ja. Traurig eigentlich, dass es so ist, wie es ist. Ich traue ja sowieso allem nach. Ich laufe ja noch mit schwarzem Regenschirm herum. Aber ich finde, egal wo ich hinkomme, irgendwo muss ich bestimmt mal trauern. Ich kann ja mittlerweile echt nicht, also ich will ja nicht sagen, aber ich habe beinahe schon Angst, Zeitung zu lesen. Weil irgendwie, ich denke mal in Zukunft noch mit irgendwie Sturzhelm oder ähnlichem, weil da kommen teilweise wirkliche Schlagzeilen und die hauen dich einfach um und du hast keine Ahnung warum. Ja, wir hauen aber ganz schöne Floskeln gerade raus, merke ich. Ja. Ja, aber so sind wir halt. Das tut mir das. Ja. Ich bin so, das ist genau wie mit dem Dicksein. Ich bin einfach so. Ich bin so geboren worden. Oh, das ist auch schlimm eigentlich. Im Winter bin ich auch eher die, also ich bin ja im Winter, ich murmel mich da nicht ein, ich bin eine Schneefloskel. Ja. Ihr könnt jetzt alle den Stream wieder abschalten, weil ich glaube, schlechte Wortwitze könnt ihr auch selber machen. Ja, wahrscheinlich. Nein, das ist ja ein Lied. Es gibt auf YouTube eine wunderbare Sendung, Polysemia, die schlechte Wortspiele machen. Da gibt es ein wunderbares Zitat, das immer zur Eröffnung jeder Folge eingeschaltet wird. Kann ich nur empfehlen. Polysemia. Sehr flach, aber sehr lustig. Die Menschheit wird nicht eher erlöst werden, bis nicht jedes Wortspiel getan wird. Und ich meine, unsere sind halt echt sehr, sehr, sehr schlecht. Und eigentlich lohnt es sich gar nicht, die zu erwähnen, weil momentan machen wir gar nicht so viele. Also ich halte mich da primär zurück. Aber Wortspiele waren für mich immer so der Indikator für einen halbwegs funktionierenden Geist, weil er Dinge schnell assoziieren kann und eine Brücke bilden kann zu einem anderen Thema und das verknüpfen kann in einem ganz schlechten, in einer ganz schlechten Doppeldeutigkeit. Deswegen mag ich die eigentlich persönlich, ja. Deswegen ist ja bei mir nicht anders und deswegen belasten wir ja auch die Leute, die uns zuhören damit. Ja. Obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, dass wir sie eigentlich bereichern. Eigentlich schon, aber das haben unsere Lehrer leider nie so gesehen. Nee, die sehr schade. Reagieren darauf eher abgeschreckt. Ja? Und das fließt ja wie alles andere, wie das Nicht-Tragen einer Krawatte im Unterricht, auch in die Benotung mit ein. Und zwar zu einem sehr, sehr subjektiven Ausmaß, je nachdem, wie der Lehrer es verteilt. Ja, soll ich mir schnell noch ein Glas Bier holen, noch ein Bier und dann reden wir. Du trinkst Bier aus dem Glas, du bist ein Spießer. Ja. Ja, ich habe gesagt, ich dachte mir so, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal Spießer sein. Als ich die Werbung gesehen habe, jetzt bin ich ausgewachsen und also trinke ich Bier aus dem Glas, ja. Und wollen wir über Bildungspolitik reden, weil ich meine, das vermisse ich halt meistens, weil es ist halt ein so dominierendes Thema. Die Bildung oder die Politik? Beides. Und zwar sowohl die Gewichtung auf die Themenschwerpunkte, die es eigentlich nötig hätten, als auch den Umgang damit. Wollen wir drüber reden? Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch senden. Senden wir danach überhaupt noch? Also können wir auch alles in eine Folge packen. Wir können und dann aus erster Hand diskutieren über verschiedene Dinge. Weil als Außenstehender diskutiert oder redet man immer sehr gerne über alle Themen. Das machen wir ja gerade. Damit filmen wir gerade schon jetzt 60 Zeitminuten. Aber oft, die Politik ist einfach weit ab. Es läuft halt ganz anders in der Schule. Oder jetzt zu unserer Zeit, ja. Ja, ja, das ist, also ich weiß nicht, ich würde gerne über Bildungspolitik reden. Wir reden ja sowieso nicht über so viel. Wir reden sowieso über alles so rum. Ich muss aber sagen, da muss ich echt nochmal den Chat fragen. Chat, hallo Chat, beachte mich. Sollen wir einfach so weitermachen? Weil es gibt ja Leute, die finden Bildungspolitik abstoßend, weil sie mittlerweile zu alt dafür sind. Und ich weiß ja nicht, wie das hier ist, wie der Altersschnitt so ist. Okay, wir haben drei Zustimmung Und damit ist die Wahl erledigt, das Ganze ist angenommen worden und ich schreibe gleich das Protokoll dazu. Nein, dann würde ich gerne über Bildungspolitik weiterreden, wenn das hier keinen stört. Ja. Sehr schön. Dreimal ja, perfekt. Womit fangen wir an? Union. Allgemeine Organisation, das Bildungssystem ist, fangen wir damit an, ist überhaupt, also dreigliedrig ist für mich die richtige Wahl, ja, definitiv. Gesamtschulen würden einen allgemeinen Niveauabfall bedeuten, weil das Egalisieren einer Bildungselite wirst du, das wird nie klappen. Im Gegenteil. Du solltest eigentlich eine verbesserte individuelle Förderung bieten und den Übergang, den fliegenden Wechsel zwischen den verschiedenen Systemen oder also zwischen den drei Gliedern. ja. Zwischen, sorry. Ja. Den einfach erleichtern und überhaupt ermöglichen, weil das ist ja momentan der Fall. Also wenn du, es entscheidet sich ja schon nach der vierten Klasse, ja. Ja. Wenn du auf die Hauptschule kommst, du kommst halt so gut wie nicht mehr weg, weil du brauchst dann, auch bei der Realschule, du brauchst dann einen Abschluss von mindestens 2,0, um aufs Gymnasium zu wechseln, aber sobald du einmal auf dem Gymnasium gelandet bist, kommst du da, brauchst du eigentlich nur einen Schnitt von 4,5 oder 4,9, um in die 11. zu kommen, ja. Also die Relation, das ist überhaupt nicht gegeben und die Realschulprüfung unterscheidet sich jetzt nicht so gravierend teilweise von dem Niveau in der 10., zum Ende der 10. Klasse, ja. Also ich muss echt zu dieser Politik, was Bildungspolitik angeht, was mein, also ich sehe, alle sagen, naja, in Finnland, in Schweden läuft es besser und ich finde, man kann sich immer gerne internationale Vergleiche einholen, aber der Vergleich an sich bringt ja erstmal nichts, man muss ja auch irgendwas bewegen und ich drücke ja sozusagen noch die Schulbank und ich glänze sogar gerade wegen dem Abitur nicht mit Abwesenheit und ich bin da und ich denke mir einfach ich habe am Tag von 8 bis 12 Stunden alles verteilt und ich denke mir, wow, ich verstehe erstmal nichts in manchen Sachen und manche Sachen, da will ich auch nichts verstehen. Da werden dir Sachen beigebracht, die, nein. Und da weigern sich auch die Lehrer, deine Kritik anzunehmen und ich finde, das ist was mich immer demotiviert. Man weiß etwas und ich bezeichne mich selbst nicht als dumm. Aber ich weiß es besser. Aber ich weiß es sowieso besser aufgrund meiner Bescheidenheit. Ich habe das ja schon getestet. Und ich denke mir dann immer, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Irgendwas läuft doch hier verkehrt. Und dann melde ich mich und ich sage, was ich denke. Und der Lehrer sagt, und das war einer der schönsten Sätze, die ich jemals von einer Lehrerin gehört habe. Die Frau musste mich anscheinend lieben. Christian, ich glaube, du bist auf der falschen Wellenlänge. Und ich habe in einem Fach wie Geschichte, wo es ja auch zu einem sehr, sehr, ne, sehr, sehr großen Teil, um Fakten oder auf Fakten ankommen, sagt niemand. Und um Nazis. Ja, gut, aber das ist ja sowieso ein ganz anderes. Also unglaublich, weil Kinder kriegen ist ja mittlerweile schon fast Luxus. Das ist so ein finanzieller Aufwand und die Zeit, die du aufwenden musst, ist ja auch sehr, also nicht zu unterschätzen. Deswegen will ich auch Beamter werden, damit ich in Vaterschaftsurlaub gehen kann, sichere Rente, sicheres Einkommen. Also ich will ja Lehrer werden, das ist ja. Aber gut, ja. Weil das muss eigentlich auch vereinfacht werden. Also was heißt vereinfacht werden? Den Akt kann man ja nicht mehr vereinfachen. Das ist ja relativ. Das ist recht simpel, doch. Ja, der hat sich ja selbst bis in die Unterschichten auf RTL ausgebreitet. Es kann halt nur noch gut und schlecht sein. Das ist der Trick. Ja, aber auf jeden Fall, dass man die Unterstützung der Elternparts also verbessert. Und dass man auf jeden Fall ein zugesicherter Kita-Platz ist, glaube ich, schon mal ein unglaublich großer Schritt in die Richtung, ja. Ja. Weil die Monate davor, dass man da auch vielleicht einen Gehaltsausgleich schafft, ja, über Sozialhilfe, die muss auch umstrukturiert werden, aber anderer Punkt, ja. Gut, Schulsystem, 1. bis 4. Klasse, da waren wir dann jetzt angelangt nach dem Kindergarten. Genau. Mir fehlt, also viele sagen ja, diese frühe Selektion ist der Fehler. Das würde ich gar nicht mal sagen, weil gut, du hast die Möglichkeit, du machst so, es wird früh selektiert und du kannst nachher noch wechseln. Die Möglichkeit gibt's. Allerdings bin ich persönlich einfach der Meinung, dass es, wenn man einfach sich die Leute anschaut, nein, Bildungspolitik ist mir jetzt schon zu weit. Es fängt wirklich im Elternhaus an. Ja. Du musst schauen, dass die Leute im Elternhaus wirklich wichtige Dinge beigebracht bekommen. Gut, das kannst du nicht kontrollieren. Ich bin auch wirklich, das ist jetzt immer ganz, ganz, ganz gefährliches Terrain hier, dass man nicht sagt, naja, beim Hitler hat es ja auch geklappt, ne? Da wurde ja den Eltern gesagt, was sie sagen sollen. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Du musst dafür sorgen, dass die Leute, und ich sage nicht, dass Menschen, die weniger betucht sind, die wirklich arm sind, dass die schlecht erzogen sind. Das sage ich nicht. Aber du, wenn du den ganzen Tag daran denkst, wie du irgendwie was zu essen für deine Kinder bekommst, ich glaube, du vernachlässigst, wenn es nicht richtig ist, tut es mir leid, aber ich glaube, man vernachlässigt automatisch ein bisschen das, was man den Kindern beibringt. Und wenn du selber als Jugendlicher nur im Gedanken hast, ah, kriege ich das hin, kann ich mir das leisten? Und ich rede von eigentlich, naja, es geht nicht um Luxusgüter, ich gehe nicht um die grundlegenden Dinge, die jeder haben sollte. Ich glaube, dann sind die bestimmte Umgangsform mit anderen Menschen egal. Was nicht heißt, ist, wenn du schlecht erzogen bist, bist du dumm. Aber dann hast du es in der Schule schwerer. Und gerade wenn du in der Schule mehr Freunde hast oder mindestens Leute dich umgeben, fällt es dir viel einfacher zurechtzukommen und du kannst dich viel besser auf den Unterricht konzentrieren. Und das ist ein Punkt, den man unbedingt mal in Angriff nehmen muss, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ja. Du brauchst eine komplette Umstrukturierung, die wirklich auch bei der Kita, oder die wirklich beim Kindergarten, bei einer Kindergrippe anfängt, ja. Ich habe als Schaubild immer aus Spaßweise gesagt, das Bildungssystem bei uns ist eigentlich relativ wie so ein alter Lederball, den du aus dem Film vielleicht kennst, wie das Wunder von Bern bei der WM 54. Der lief am Anfang zwar ganz gut, ja, damit konnte man gut spielen, aber das lösen sich halt immer wieder Flicken ab, das Ding ist irre kaputt und dann kauft man sich halt irgendwie, ach, schaue ich mir, Norwegen spielt man ganz gut Fußball, da kaufe ich mir einen Flicken aus Norwegen oder Frankreich, die spielen ja auch ganz gut, kaufe ich mir da mal einen Flicken und bastelt sich da irgendwie das Ding, um das Ding irgendwie am Rollen zu halten, ja, statt einfach komplett einen neuen Ball zu kaufen. Das ist eigentlich ein komplett überflüssiges Sinnbild, aber mir gefällt es einfach, deswegen versuche ich es immer wieder einzubringen, ja. Muss kurz eingreifen. Ja. Weil ich hier gerade von Knöller im Chat höre, kinderreiche Eltern sind auch nicht sozial. Das habe ich auch nicht, also wenn das rübergekommen ist, war nicht so gemeint. Das ist natürlich auch nicht so, nur ich habe jetzt den Bezug zur Bildung gesucht und wenn du es einfacher hast, an Schulmaterialien zu kommen, und das hast du nun mal, wenn du reiche Eltern, wohlhabende Eltern, gut verdienende Eltern hast oder auch mittlerweile normal verdienende Eltern, weil normal ist heutzutage ja fast schon gut, fällt es dir einfacher. Das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Es gibt Menschen, ich kenne eine Person, die ist man würde ihn sehr asozial nennen, aber der ist wirklich intelligent, der hat eine unglaubliche Allgemeinbildung. Das wollte ich nur klarstellen. Also ich sage nicht, dass irgendwie Reiche schlau und Arme dumm sind. Das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ne, nicht, dass es hier falsch ankommt. Ja, ich halte mich da raus. Allerdings sollte die Bildungspolitik definitiv frei von Religionseinflüssen sein, ja. Weil auch wenn viele immer da pro argumentieren, wir sind ein christlicher Staat, gut, kann ich akzeptieren, aber trotzdem hat die Kirche eigentlich nichts mehr mit zu tun, mit welchen Werten, mit der Wertepolitik, wo ja viele drauf pichen, dass Moral und die Werte quasi die ungeschriebenen Gesetze unserer Gesellschaft daher rühren, ja, von einer Institution, die bis vor 70 Jahren noch Hexen verbrannt hat. Nee, also es sollte definitiv frei von Religion sein, ja. Und zwar, und dann auch in der Wahl sich widerspiegeln, ja. Dass jeder die Wahl hat, egal wie er getauft wird oder ähnliches, sagen, ich mache evangelisch, ich melde mich für Ethik an und so weiter. Das, also, für mich immer ein schwerer Punkt, weil da die Elternhäuser ja auch alle geprägt sind, fast alle Elternhäuser sind ja irgendwie entweder konfessionslos und das spiegelt sich auch wieder in der Kindererziehung wieder und das spiegelt sich auch schon in den ganzen Kindergrippen wieder. Die sind ja alle, viele sind ja entweder aus von der Kirche her mitbegründet zu werden, von denen unterstützt oder sind gar in den Gebäuden irgendwie als Unterzweig dort vorhanden, ja. Das ist auch schon wieder ein Unterschied, weil es macht einen ungemeinen Unterschied, ob die Kinder ihre Weltbild darauf aufbauen, auf den Geschichten, die sie aus der Bibel lesen, ob das aus der Tora oder aus dem Koran ist oder ob sie in der Kindergrippe bei Telekom sind und aus dem Telefonbuch vorgelesen bekommen. Das macht halt einen Unterschied. Da gebe ich dir wie so oft recht. Vollkommen recht. Richtig. Ah. Ja, recht. Rechts ist alles. Rechts ist immer gut. Nein, ich weiß, also ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du sagst, aber ich muss, das habe ich jetzt gerade im Unterricht wieder durchgenommen, gerade was Kirchen angeht, in Kanada und Australien, was diese Residential Schools anging, also man sollte, das war gefährlich, man hat versuchen, Kindern wirklich ihre Wurzeln zu entreißen, sie zu einem anderen Menschen, zu einer anderen wirklich Rasse zu machen, wie es damals genannt worden ist, und deswegen muss ich wirklich sagen, recht, einfach Kirchen raus aus der Bildung. Werte gibt es auch ohne Religion. Natürlich sind sie größtenteils oder großen, also einem großen Anteil an ihnen orientiert. Dennoch finde ich, sollte man das nicht so rüberziehen, dass man einfach sagt, wir brauchen das. Das ist für mich vollkommen falsch. Eigentlich haben Kirchen haben einfach nichts in der Bildung verloren. Wen es interessiert, gerne. Es gibt ja auch den Religionsunterricht dafür. Aber man soll es niemandem aufzwingen. Wofür wir ja den Ethikunterricht haben, wobei ich nur aus eigener Erfahrung weiß, dass das da auch nicht so optimal läuft. Das finde ich persönlich echt das macht mich teilweise echt depressiv. Ja, wir können eigentlich fast nur aus eigener Erfahrung sprechen. Wir sind ja dann noch jung und unerfahren. Richtig. Jung und brauchen das Geld, ja. Da gibt es übrigens eine Fortsetzung von, aber ich bin neulich drauf gestoßen. Schade, Konrad. Ja, wir sind alt und brauchen immer noch Geld. Das ist die Fortsetzung übrigens von dem Film. Aber das nur so am Rande. Einmal Werbung für alle. Ja, ich hab ihn mir noch nicht angeschaut. Das liegt einfach daran, dass ich noch nicht wirklich danach recherchiert habe und mir versucht habe, den aufzutreiben. Ja. Ist auch... Die Pornoindustrie geht kaputt, also definitiv. Gerade wenn man so vergleicht mit was meine großen Brüder dann angefangen haben, die hatten dann noch Heftchen heute, die Jugend hängt im Internet und schauen sich irgendwelche willenslosen Sklaven an, die sich da vor der Kamera jeglichen Stolz und die, ja, früher das Niveau, billige Pornotitel, lustige. Ich meine, gut, es geht halt irgendwie so weit, wenn ich irgendwie lese bei diesem Porno-Ping-Pong-Spiel, nackt zerhackt und angekackt, das denke ich mir, ey, weiß ich nicht, aber so lustige, es gibt so viele lustige Titel, wo die Leute echt fantasielos trotzdem kreativ waren. Und heute... Da heißt das alles irgendwie, ist auch egal, lassen wir das mal außen vor. Wir wollten ja Politik. Wir wollen keine Werbung für andere Pornos machen als für unsere eigenen. Oh ja. Aber darauf kommen wir später. Das könnte auch eine Multi-Skype-Call oder Watch-In-Session werden, wo wir einfach alle nach oben sitzen. Oh. Ich finde das ja, wer will das denn sehen? Also. Du meinst, wer es verpassen will. Lass uns mal. Anderes Thema. Neues, haben wir noch Themen? Ich kenne den Spruch irgendwoher. Ja. Analogie detected. Ja. Was war noch? Ah ja, genau, wo ich mich drüber geärgert habe, dass es so untergegangen ist, dass wieder ein Pädophilenring ausgehoben wurde von der Polizei. Wo wieder der, sag ich mal, verfassungsschutzähnliche Strukturen der Polizei wieder gut arbeiten und das auch bitter nötig ist, ja. Also Pädophilie ist wenn man die Vergewaltigung eines Kindes, das ist eine so unglaubliche Untat für mich. Ja. Du zerstörst nachhaltig die komplette Entwicklung eines Kindes. Da muss auch hart vorgegangen werden, ja. Und das finde ich gut. Und da sind auch noch viele so Sachen, wo dann, das ist halt das Blöde, weißt du, gleichzeitig braucht die Polizei immer wieder neue Gadgets, mit denen sie da mit den Verbrechern mithalten können, aber gleichzeitig sind das auch nur Menschen und der Missbrauch ist groß und ist allgemein. Da weiß ich immer nie, wo ich die Grenze ziehen soll. Was soll man der Polizei da erlauben? Auch Polizeigewalt ist so ein Thema. Ich kann die Polizisten teilweise verstehen. Also wenn dir mal irgendwie da der Knüppel ausrutscht, wenn dir da, weißt du, da kommen 10 Typen an, die beschmeißen dich mit Steinen, bespucken dich, beschimpfen dich und wenn er bei der Festnahme sich auch noch widersetzt, also ich hätte so eine ungemeine Wut auf solche Leute. Und wenn du nichts gemacht hast, solltest du im Idealfall nicht festgenommen werden. Also brauchst du dich nicht zu widersetzen, wenn du ein reines Gewissen hast. Im Idealfall. Es gibt immer die Ausnahmefälle. Aber in dem Fall, das ist, was mich wirklich stört, habe ich auch in letzter Zeit, gerade aufgrund von Fußballspielen, sehr, sehr große Auseinandersetzungen gehabt mit Mitschülern, Bekannten, die gerade diese AC-LB-Kultur verfolgen. Und ich finde das wirklich traurig, dass man die Institution, die für unsere Sicherheit da ist, ich höre mich ja an wie der Regierungspodcast hier, nein, aber dass dann die Institution, die für unsere Sicherheit da ist, wirklich so verteufeln kann und einfach erstmal über einen Kamm scheren, dann auch noch wirklich sogar gegen sie vorgeht. Und das macht für mich keinen Sinn. Das sind nämlich dann die Menschen, die sobald sie irgendwann mal ein Problem haben, sofort zur Polizei rennen und sich dann, die dann eigentlich im Moment innerlich wirklich sich freuen, dass jemand da ist, um sie zu beschützen. Und weil ich weiß nicht, wie man dagegen, es gibt, ich mag diese internationalen Vergleiche eigentlich nicht, wie gesagt, aber schauen wir uns mal um. Oh Gott, Frankreich, Polen, oh nein. Achso, ja. In anderen Staaten läuft das nicht so. Und ich finde, so ist es gut. Es gibt immer, es gibt überall Einzelfälle. Es gibt nicht nur Männer, die Kinder vergewaltigen, auch Frauen, die Kinder vergewaltigen. Also es gibt immer irgendwo den Sonderfall. Aber nun ist es in Deutschland ja anscheinend ganz gut. Und es gibt diese Zwischenfälle schaden natürlich dem Ansehen der Polizei, aber durch die Gegend zu rennen, sagen, die sind scheiße, das funktioniert nicht. Das finde ich nicht gut. Ist halt vor allem, wenn die Polizeigewalt, also wenn die Gewalt des Staates nicht mehr in der Organisation oder wie in einer wie der Polizei liegt, was passiert dann? Also ist ja, wenn das Gewaltmonopol freigegeben wird und in die Hand jedes Einzelnen gesetzt wird. Ich bin ja Freund ist, weil da kann jeder machen, was er will. Und dann ist alles gut. Ja. Das ist schön am Anarchismus. So. Nee. Da kann ja irgendwas nicht wirklich stimmen. Ja. Das ist schade. Ich hab grad das Bild gesucht von Martin Sonneborn, das er heute verbreitet hat. Von Occupy France. Das war sehr lustig, hätte ich hier gern geschickt. Ja. Es ist, aber gleichzeitig schreibt, glaube ich, der Chat, ja, dass Polizisten auch bei übergriffig werden, auch belangt werden, ja, das muss auch passieren, ja. Genauso, wenn du das missbrauchst, weil das Gewaltmonopol wird in ihre Hand gegeben, wenn du das missbrauchst, das muss hart geahndet werden, sehr hart, ja. Aber da ist auch dann wieder, ist auch wieder schwer, weil ich gleichzeitig ja vorhin gesagt habe, dass ich einen Polizisten auch verstehen kann, wenn er echt gegen die sich auch selber gegen die Niedertracht, die auch gegen seine Person geht, wehrt, ja. Aber das war hier für dich, Konrad, der Link von dem lieben Herrn Petrit. Hat der Petrit mitgeteilt für uns. Ich danke Petrit. Petrit Ademi. Genau. Occupy Paris. Ja. Ist schon eine lustige Sache. Müsste man eigentlich mal hier mit dem Chat teilen, Moment. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von euch es sehen können. Wenn ihr keine Feinde des System Facebooks seid, müsste das ja auch irgendwie funktionieren. Ansonsten kann man das ja abspeichern, neu appen, wenn es bei irgendjemandem Probleme gibt. Ja. Ach, es ist alles so schwer. Und was ich mir immer frage, also ich weiß ja, ich kann es ja schlecht beurteilen, ob jetzt meine Ansichten richtig sind oder vernünftig. Ich halte sie für so. Oder ansatzweise vernünftig. Und was läuft in unserer Welt schief, wenn 18-Jährigen sowas auffällt? Ich meine, auch so vielen, es fällt dir jedem auf, es läuft scheiße, aber es klappt nicht. Ja. Also es läuft trotzdem schief, es fällt allen auf, aber keiner macht was. Frage ist, ist das dann wie so ein selbstverschuldeter, selbstverschuldeter Zustand aufgrund des Stillschweigens, wie es irgendwie... wer hat es beschrieben? Drei-Groschen-Oper, Autor... Für jetzt die einen, Brecht, um Gottes Willen, dass mir sowas nicht einfällt. Ja, gut, siehst mal, was die Schule mit mir mal gemacht hat. Ja. Bevor wir ihn durchgenommen haben, in Deutsch wusste ich, was, ja. Drei rote Kavaliere für Brecht. Oder drei Groschen für Brecht. Ja. Hier fängt es schon an mit den schlechten Titeln. Ja. Ja, kein Podcast ohne Hitler, das trifft es ganz gut. Ja, es ist schon, mein, also, er taucht ja fast überall auf. Also, in allen, die ich auch so privat konsumiere, es ist. Ja, ist ein lustiger, ja. Ja, hör auf zu chatten, das wollte ich auch sagen. Das ist der Klang deiner Tastatur. Ihr habt mir vorhin, ja, ich vergewaltige meine Tastatur. Ich habe vorhin schon gesagt, ja, also das Unglaubliche, dass, also ich meine, also wenn du so mit allem im privaten Leben umgehen würdest, dann könntest du auch Pornostar sein, so wie du rumhämmerst, ja. Ja, ich habe das drauf. Oder Popstar, der neue MC Hammer, hahaha. Ach, Deppendorfs Woche wird auch immer schlechtlich. Was wird? Männer sind angeblich nicht multitasking-fähig. Och, das ist. Das Problem ist, das muss ich mir oft genug anhören lassen. Langsam habe ich Angst, wenn das sogar jetzt aus dem Chat kommt. Und der Chat ist ja die Allwissenheit im Internet. Allwissenheit, ja. Aber ich bin dagegen. Ich kann ja viel. Also ich kann gleichzeitig sprechen und trinken. Aber das wird halt keiner hören. Das ist das Problem. Ja. Nächster Punkt, wollen wir weitermachen? Wir sind echt abgeschweift. Ich wollte eigentlich mit der Pädophilie da anfangen, ja. Oh, da waren wir, ja, dass die Polizei dagegen vorgeht und auch mit Erfolg. Und da sehe ich mir immer, das fand ich auch so schade. Der Verfassungsschutz, das hat mich echt schockiert, dass er da so drin hängt. Ich meine, irgendwie war es ja schon klar, dass sie da ihre Finger, also dass ein paar Beamte bestimmt irgendwie eine Doppelpolitik betreiben, weil die NPD ja doch mit vielem Unsinn auch echt durchkommt, zwar leicht durchkommt. Diese Aktivisten der NPD, die da noch ins Extremer gehen. Aber dass das so hart, weil es ist ja eigentlich das sind die Organe, wo ich immer gesagt habe, in Deutschland funktioniert's, ja. Also was ist, ob sei es jetzt die Vereidigung von Terroranschlägen oder ähnlichem, das funktioniert unglaublich gut, ja. Ich meine, dass sich so ein Typ mit der Pistole hinstellt in Frankfurt und alleine einfach einen anderen abknallt, den US-Soldaten und auf einen anderen schießt, das kann jeder machen. Das kann überall passieren, das kannst du nicht verhindern, ja. Aber ansonsten, Deutschland ist echt von der Lage, also allgemein, ich meine, wir haben keine großartigen Terroranschläge und also außer halt die Terroranschläge auf meine Nerven, wenn ich den Fernseher anmache, aber ansonsten, wir haben keine großen Umweltkatastrophen, wir liegen relativ zentral, wenn irgendwie Seeungeheuer kommen, wir haben die Nordsee, aber ich meine, wer lebt denn da, ja. Ich glaube, selbst bei einer Zombie-Apokalypse wären wir einfach gut da, weil die Leute einfach alle in ihrem Haus sterben würden. Was auch, Frieda, wollen wir noch raus? Nee. Und dann bleiben sie halt zu Hause. Und Zombies brauchen eine Hirne zum Essen, ja. Aber ja, ich habe erstaunlich oft aber ja gesagt oder im Grunde genommen ja und M ja. Das ist normal. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir nicht vor dem Publikum wirklich reden und vor ihnen stehen, sie anfassen können, beziehungsweise sie uns anfassen, weil jetzt rede ich auch nicht, sehe nichts, außer den Chat. Ja. Und den lese ich auch, aber ich sehe sogar relativ viel, aber das Bild ist ja relativ, ist ja sehr, sehr altbekannt, weil ich sehe ja meinen Schreibtisch neben mir ein paar Bierflaschen, dann, oh fuck, ja, ich merke gerade, mein nasses Glas steht auf meinen Zeichnungen, was ungut ist, ja. Aber aufhören zu trinken oder aufhören zu zeichnen? Ich höre auf zu zeichnen. Wobei ich Sportnachrichten reinnehmen, wobei das ist ja keine Politik, ja. Das kannst du in einem persönlichen Podcast, Konrads ja, Sportstunde. Das mache ich nur für mich alleine. Das Sport ist schon. Nichts, das war, also Fußball, also Sport sowieso nicht und Fußball noch sowieso weniger nicht. Nee. Bin ich ein großer Feind von. Also ich akzeptiere Fußball als Teil der Gesellschaft. Als wichtige Komponente, aber ich werde es nicht verstehen. Ich kann auch sehr gut spielen, das muss man dazu sagen. Ich bin die Abwehr Nummer 1. Ja, du siehst ja auch aus wie Carlos Puyol. Ja, das höre ich so oft und die Leute denken halt, der ist es wirklich und dann rennen sie schon weg. Nee. Vom Fußball hält man mich lieber fern. Das ist vorprogrammiert zum Schiefgehen und zwar dreimal. Ja. Ja. Dann war Wahlen in Russland. Ja. Das bezweifle ich. Ja. Und Putins Partei, das ist auch blöd. Also, ich meine, weißt du manipulierst die Wahl und dann gehst du trotzdem als für manche Verlierer raus, weil du weniger Stimmen als vorher hattest. Ich meine, wie blöd kann man sein, ja? Also entweder war definitiv zu viel Wodka diesmal im Spiel oder es war gezielt um eine gezielte Herunterschraubung der Stimmanteile. Aber das glaube ich nicht. Nee, also irgendwas passt halt wieder nicht. Ja, es ist verrückt, dass die zwei größten Militärmächte zumindest laut allen Computerspielen, Russland und Amerika, es nicht auf die Reihe bekommen, freie Wahlen entweder auf die Reihe zu organisieren, was Amerika angeht, oder freie Wahlen überhaupt mal einzuführen, was Russland angeht, ja. Wo wir schon beim Begriff zu organisieren sind, ich muss hier mal ganz kurz zwei Menschen danken. Ja. Und zwar dir, Wyatt Burns, und dem Super-Admin Why We Fight, weil wir finden, also, wow, die Organisation ist super, hier funktioniert irgendwie alles toll. Und das finde ich persönlich unheimlich cool. Und ich glaube, Konrad findet das auch unheimlich cool. Und da geht unser Dank erstmal an der Stelle an euch beide, weil das funktioniert. Und anscheinend sind die Leute auch zufrieden. Das finde ich unheimlich angenehm. Ja, danke also euch dafür. Ja, ich werde um 21.57 Uhr angerufen in Skype und musste davor gar nichts machen. Da stehe ich ja ungemein drauf. Ich habe ja mal Spaß immer gesagt, ich brauche unbedingt eine Sekretärin. Aber das werde ich definitiv später brauchen. Weil das war ein unglaublich schöner Luxus, ja. Apropos Sekretärin. Soll ich echt Politiker werden später? Ich meine, ich will ja unbedingt, aber ja. Schweres Thema. Schweres Thema. Ein bisschen Nostalgie zurück ins Parlament bringen. Ich will ja auch heiraten und eine Sekretärin haben. Das widerspricht sich ja auch wieder, wenn man sich so anschaut, was an Rückmeldungen da von den Politikern kommt. Was zum Thema Sekretärin oder zum Thema heiraten? Ja, Sekretärin. Ach, das ist schwer. Das ist auch, ich bin wieder ein planloser Jugendlicher, der nicht weiß, was er zu tun hat, ja. Ja, du säufst ja auch nur, habe ich gehört. Ja. Das muss schlimm. Aufhören, Konrad, das muss aufhören. Unglaublich. Heirat, denke ich, Sekretärin, ist ein Plan, ja. Die aber Frage ist, welche, ne? Ja, aber das sieht man sich auch den ganzen Tag am Arbeitsplatz, das ist auch wieder schwer. Das würde ich zum Beispiel nicht aushalten wollen, wenn man sich den ganzen Tag am Arbeitsplatz und zu Hause sieht. Ich meine, das fängt ja schon an, wenn du eine Freundin hattest, die mit dir auf die gleiche Schule gegangen ist oder ähnliches. Das ist schon scheiße. Naja. Ja, ja. Das war, also ich fand es halt persönlich. Aber es ist auch schon wieder lange her. Danach war ich ja ein Lonesome Rider. Ja. Liefst du allein durch die Schule, hast dich mit deiner die Mütze tief ins Gesicht gezogen und die Kragen riesigen hoch, Kopf. Ja. Merkwürdige Analogie. Ja, so ist es nun mal. Also, Russland, das ist eh so ein Thema. Ich meine, eigentlich müsste man da auch schon wieder das Land doch spalten, ja. Du hast die Region Moskau und Umgebung und du hast den Rest. Ja. Ich bin der Überzeugung, dass es Russland gar nicht gibt. Ja. Also, wenn es irgendwas gibt, dann ist es die Sowjetunion. Und vor der müssen wir alle Angst haben. Ja, das ist ja eh. Also, wie sollen wir damit umgehen, ja? Vor 20 Jahren, da stand der Russe vor der Tür und das war Terror angesagt, ja? Da gab es eine Mauer, die hat einen davor geschützt und der Russe kam partout nicht über die Mauer drüber. Und heute macht der Russe für mich Werbung für Bitburger alkoholfrei. Also ich, ja. Also, ganz, ne? Nicht ja. Russe. Klitschko und Russe passt nicht. Ja, das ist, ich sag halt der Russe, weil der Begriff halt irgendwie so festgeschrieben wurde. Er wird uns vorgelegt. Für die Bürger der Sowjetunion. Oh ja. Ja, weil du hast ja diesen wirtschaftlich unglaublich starken Teil, und zwar um Moskau herum, nicht wirtschaftlich, sondern einfach reichen Teil, weil sie die ganze quasi Endproduktion, das heißt die Abfertigung von Gas und Öl und bis zu den Geldfluss nach Moskau und Umgebung gelenkt haben, ja. Weil da hinten ist ja der riesige asiatische Teil, der ist ja so gut wie gar nichts entlang der transsibirischen Eisenbahn da, dieser Bahnstrecke, immer wieder vereinzelt was, zu den Grenzen runter ist was, aber da oben in Sibirien ist so unglaublich viel Fläche. Eigentlich müsste, ich weiß gar nicht, wird dafür gekämpft, um das zu erschließen? Weil du hast ja die Permafrostböden, da kannst du ja nicht bauen. Ich weiß es selber nicht. Obwohl man einfach mal, das wäre, wenn man es irgendwann mal hinkriegt, dass man in solchen Gebieten Nahrung, ja, weil man weiß ja, Nahrung wächst ja aus dem Boden. Ja, da kommt einfach mal so ein richtiger, schöner Hackbraten aus der Erde. Ja, genau. Und deswegen bin ich der Ansicht, dass es ja ganz praktisch wäre, wenn man da einfach ein großes Nahrungsfeld hinpflanzen würde, dann kommen einfach mal zwei Agrarökonomen, organisieren das. Aber ich sehe, da wird Öl gefördert. Ja, ist ja klar, da wird nur gefördert, da wird abgeholzt, da wird Holz abtransportiert, wobei das auch schon wieder kritisch ist, weil du kannst ja nur 4 oder 5 Monate im Jahr da oben fahren. Mit einmal mit der Transsibirski durch, ne? Nee, die Straßen sind doch nicht passierbar. Und wenn du sie verpasst, hast du Pech gehabt. Obwohl ich fand eine Überlegung sehr schön, dass wir einfach alle Atomkraftwerke oder überhaupt erstmal Endlager nach Sibirien stecken. Ja. Nämlich, gut. Dann weiß der Russe auch immer, wie es ist, wenn die Gefahr aus dem Osten kommt. das ist wichtig. Also, doch. Ja, die Atomfrage ist eh nicht geklärt. Der Feind ist. Die Atomfrage ist eh noch lange nicht geklärt, ja. Weil Atomausstieg 2014 und 2020 hin oder her, du musst ja trotzdem erstmal noch ein Endlager finden, musst ja trotzdem noch den gezielten Abbau finden und momentanem Stand sind ja auch noch nicht, bisher noch nicht die Ressourcen da, um komplett die Atomenergie zu zu ersetzen. Also, das war eh, es war eine Kurzschlussreaktion. Hoi. Dass man auch, vor allem, dass man das dann auch so schleifen lassen hat, ja. Also, dass man das Salz, den Salzgitter, ja, dass man das einfach so vergehen lassen hat. Und dann gibt es natürlich die katastrophalen Bilder, wie alles zusammenstürzt, wie alles katastrophal ist und auch die Panik wieder. Statt einfach kontinuierlich am Ball zu bleiben und sagen, hier, Atom ist momentan das Beste, was wir haben. Besser als Kohlekraftwerke und auch eigentlich besser als die Doppelmoral zu sagen, keine Atomkraft, nein, danke, aber das dann aus Norditalien und aus Frankreich einzukaufen für mehr Geld. Ja. Weil es macht ja auch effektiv keinen Unterschied, ob das Ding jetzt in Darmstadt hier explodiert oder hier vor Elsass-Lothringen. Du weißt, was mir lieber wäre. Ja, Darmstadt natürlich, ja. Schade. Ja. Konrad, schade. Schade. So. Ja. Und ich kam ja auch wieder, es ist ja wieder, in Afrika waren irgendwo Wahlen. Das habe ich auch wieder nur so spärlich gelesen, ja. Ich war, glaube ich, der Kongo. Ja. Mit wieder der Kabila. Ja. Da gab es Wahlen und der wurde, glaube ich, mit knapp 50% gewählt, Kabila. Und das war dann keine Überraschung, ja, weil das war der alte Präsident, der schon lange da das System da beherrscht und das für sich macht, ja. Die Opposition sagt wieder, das erkennen sie nicht an, das auch. Das wird man nie ändern. Ich denke sogar alles in allem, die Einmischung in Afrika im Stile der Kolonisierung war ein Riesenfehler. Ja. Also ich bin ja eh, also als Gegner von Globalisierung. Es ist schwer zu sagen, ja. Weil ich bin kein Globalisierungsgegner, aber was mich wirklich, wirklich wütend macht, sind Agrarsubventionen. Das ist etwas, damit kann ich mich so oft auseinandersetzen, weil ich das so unglaublich grauenhaft finde. Also jetzt gerade von der Europäischen Union, wie man es einfach schafft. Das ist eine der größten Scheinheiligkeiten unserer Politik, finde ich. Das ist eine unglaubliche Doppelmoral. Man sagt, ja, wir müssen afrikanische Länder unterstützen und überhaupt Dritte Weltländer. Und deswegen hier Spenden da, Spenden dort. Und dann werden nationale Unternehmen so stark subventioniert, dass sie den Preis in einem Drittelweltland von den ansässigen, dort ansässigen Unternehmen einfach unterbieten können. Ja. Das heißt, man ist gar nicht in der Lage, in diesen Ländern selber eine Wirtschaft, also eine eigene Wirtschaft, diese Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert dann einfach nicht mehr ab diesem Punkt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ich finde das wirklich traurig, dass man das wirklich so praktiziert wird. Ich weiß wirklich nicht, wie man das durchzieht. Also wie man das durchziehen kann, warum es da nicht mehr Protest gibt. Vielleicht, weil es weniger Informationen gibt. Ja. Ja. Ja, wir springen unglaublich viel gerade in den letzten Minuten oder in der letzten halben Stunde seit der Pause. Ja, das ist mir aufgefallen. Ja. Ist mir aufgefallen. Wir haben alles nur kurz angekratzt und dann wieder irgendwie so abgeschweift und dann neues Thema. Eigentlich genau das, was ja nicht schief läuft, was wir vorher noch kritisiert haben. Geschieht aber, denk mal. Ja. Gut, dass wir es erkannt haben. Nee, ja. Ich habe es nicht erkannt. Das war der Chat. Ich habe das Gefühl, Simons Partner, Garfunkel war das. Aber ja. wenn man schon mal dabei ist, dann versucht man das zu verdrängen. Das ist bitte Selbstreflexion. Gibt es Medikamente dagegen? Nee. Ja, Chat, bitte Link zum Medikament. Wenn wir noch dürfen, würde ich sagen, machen wir noch irgendwann noch einen neuen Podcast, oder? Also nochmal weiter, ja. Also wenn. Dann muss ich mir eine bessere Liste zusammenlegen, weil meine aktuelle Liste ist ja zur Vorbereitung, ist mein Kopf und das war's halt. Da stehen zu viele Punkte drauf. Ja, deswegen springe ich da in Gedanken. Ja, ich brauche so eine bessere Liste, bessere Organisation. Ja. Also. Machen wir Bildung weiter? Da haben wir auch schon wieder aufgehört, ja. Bildung. Aufgehört. Das reißt einen aber auch immer Sprung, weg. Sprung vierte Klasse höher. Was kommt? Gesamtschule versus drei- oder mehrgliedriges System, ja. Die Gesamtschule hat natürlich den Sozialisierungsaspekt im Vordergrund für mich, finde ich. Also, weil die Leistung wird angepasst und aber in einer sehr großen Spanne und das, oder die eigentlich fast zu groß ist, ja. Weil die Kluft zwischen Niveau Hauptschule und Gymnasium ist relativ groß. Das heißt, du wirst in der Klasse auch wieder eine Grüppchenbildung haben, weil das Leistungsniveau so unterschiedlich ist, dass du es nicht in einem Unterrichtsblock für das Kollektiv handhaben kannst, ja. Also brauchst du mehr individuelle Förderung und das ist aus meiner Sicht nicht machbar, nicht stellbar momentan, was Lehrkräfte und was die Betreuer angeht, ja. Und deswegen würde ich schon mal prinzipiell von dem Gesichtspunkt aus für die für ein mehrgliedriges Schulsystem plädieren. Gleichzeitig bin ich ja noch der Freund von der Förderung, einer leistungsgezielten Förderung, die ich im mehrgliedrigen Schulsystem stärker vertreten sehe. Gerade wenn du eine Gymnasialklasse hast, die du dann auch im Kollektiv stärker fördern kannst und wo auch, denke ich, dann dadurch die Möglichkeit eines intellektuellen Austauschs gegeben ist oder mehr dadurch, dass du viel mehr Schüler hast, die auf einem Niveau operieren oder operieren sollten, ist auch die Möglichkeit eines Austauschs und der Klassenbildung, Gemeinschaftsbildung größer, dass du da wieder auch Grüppchen hast, das ist ja normal, ja. Wenn wir mal von dem Idealfall ausgehen, dass das, was wir jetzt mal kurz angerissen haben für die Vorschulbildung und für die Schulbildung in der ersten bis zur vierten, also von der ersten bis zur vierten Klasse, wenn das funktioniert, wie es weitergehen soll, da hast du schon recht, ein mehrgliedriges Schulsystem ist an sich ja nicht verkehrt. Aber wir haben ja ein mehrgliedriges Schulsystem. Und ich finde, es gibt ja, also ich bin damit aufgewachsen, nicht mal durch Eltern, sondern wirklich auch durch die Schule und durch das Umfeld in der Schule und auch sehr durch Lehrer. Es hieß immer, Hauptschüler sind dumm. Und ich verwehre mich dieser Aussage. Ich meine, ich gehe selber aufs Gymnasium, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht wahr ist. Denn es gibt Hauptschüler, die sind auf einer Hauptschule, es gibt Leute, die gehen auf eine Hauptschule, weil das nun mal das für sie angemessene Bildungsniveau ist. Und es gibt aber genauso gut Leute, die sind auf einem Gymnasium und dazu hattest du ja vorhin schon mal kurz was gesagt. Und das ist nun mal wirklich nichts. Also die haben da nichts zu suchen. Man kennt das ja in der Grundschule, Ende der vierten Klasse, Besprechung mit der Schulleitung und den Lehrern und was es für eine Empfehlung gibt. Und alle Lehrer gehen dahin, nur mit dem einen Ziel, nicht für eine angemessene Beurteilung des Sohnes zu finden, vielleicht weil die 4 Jahre zu kurz sind, aber das bezweifelt, na, das 5 Jahre. Ja, das ist auch nochmal, das ist auch eine Frage. Ob man das vielleicht später 4 Jahre zu kurz, ja. Gibt ja zwei Systeme. Manche gehen ja bis zur 7. Klasse und machen dann erst die Selektion, ja. Ist die Frage, ob dem, der besser ist, in, also der leistungsstärker ist, ob dem nicht langweilig wird und oder ob man das dann wirklich dort so organisiert, dass es dann auch viele Leistungsstufen gibt. Vielleicht sogar fachspezifisch. Das wär meiner Ansicht nach eine sehr, sehr gute Lösung dafür. Anstatt wirklich alle auf einen Haufen zu stecken und sagen, ihr zieht jetzt das, was wir euch aufdichten, durch. Ja. Also gut. Ja. Es ist halt, ja, das ist diese angesprochene Spanne, die viel zu groß wird eigentlich auf einer Gesamtschule, wenn man alles zusammenfasst, ja. Weil du kannst auch die jetzigen Gesamtschulen meiner Meinung nach nicht komplett mit dem vergleichen, was man später dann haben würde, wenn alles Gesamtschulen wären, ja. Weil die Moment, das ist ja jetzt schon, die Moment, also der Leistungsunterschied zwischen einer gymnasialen Oberstufe und einer, die aus verschiedenen Gesamtschulen geformt wurde, ist nochmal eine komplett andere, ja. Die sind auch einfach schlechter, ja. Also ich meine, das haben wir jetzt in Wiesbaden, das habe ich persönlich erlebt und das habe ich auch eine Studie drüber gelesen. Aber gut, man liest ja auch viele Studien. Aber ich stütze mich jetzt einmal auf die, weil ich gerade pro mehrgliedriges Schulsystem argumentieren will. Weil du musst erstmal viele Leute, du musst erstmal dann nochmal Leute angleichen. Gerade, also das ist der momentane Stand, dass du in der 11. Klasse nochmal eine Angleichung haben oder hast, die auch zwangsweise vonnöten ist, die also wieder dich zurückwirft vom Lehrplan aus, ja, von die dich Zeit kostet, die du eigentlich mit sinnvollem Unterricht verbringen könntest und auch gleichzeitig die Leute auch einfach auf einem allgemein niedrigen Niveau sind, weil sie vorab nicht den vergleichbaren Unterricht hatten mit dem Gymnasium, ja. Weil die benötigte Einzelförderung, die man ja die auf der Gesamtschule ja sein sollte. Da hast du ja dann, du hast ja eine Klasse und dann hast du dann verschiedene Kurse. Ja. Und da ist die alle unterschiedlich gestuft. Die hast du halt doch, die ist nicht gegeben, ja. Das ist momentan nicht stemmbar. Und wie man dann davon ausgehen will, oder ausgeht, dass das dann auf Bundesebene stemmbar ist, ja. Erstmal auf Länderebene ist ja, alle Länder sind ja unabhängig, was die Bildungsfrage angeht, ja. Aber das überhaupt auf einer höheren oder von einer, allein schon auf einer Kommunalebene zu stemmen, das ist eine völlige Utopie. Das wird nicht funktionieren. Ja. Unabhängig davon, dass ich natürlich nicht so gut finde wie ein mehrgliedriges Schulsystem. Ja. Ich habe da immer so meinen inneren Konflikt mit. Ich finde das Schulsystem, so wie es jetzt ist, nicht gut. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Allerdings bin ich selber nicht in der Lage, ein besseres aufzustellen. Also ich habe viele Ideen für ein besseres, aber ich könnte es selbst nicht zusammenstellen. Und ich mag das Gefühl nicht, mich hinzustellen. Ich habe eine Menge Ideen und dann sagen, das ist so einfach besser, ohne es zu wissen. Aber das weißt du auch im Vorhinein eigentlich nie. Ja. Ich lese gerade, das ist mir hier gerade zugeschrieben worden, von heute, vom 9.12., dass Frau Aigner höhere Sicherheitsstandards oder hohe Sicherheitsstandards für Cloud-Anbieter fordert. Das finde ich lustig. Wir wollten auch springen. Ich weiß, also, aber ich musste mir da einfach gerade ein Lachen verkneifen, weil bei dem Problem, wo es, also ich habe mich mit dem Thema Cloud noch nicht beschäftigt, ganz kurz, wir sind gleich wieder bei der Bildung, aber wie kann das denn sein, dass man bei wirklichen Problemen, den Verbraucher betreffen, nicht einmischt und sobald es mal um irgendetwas geht, was aus dem Internet kommt, ist man dagegen. Aber nun gut, das thematisieren wir sehr wahrscheinlich irgendwann anders. Gutes Deutsch. Dann. Ja. Und wenn wir dann beim mehrgliedrigen Schulsystem landen würden, Schulabschlüsse, das Ganze noch ein bisschen hinausziehen. Hauptschule 10 Jahre, Realschule 11 Jahre und das Gymnasium bei 12 oder eigentlich bei 13 Jahren 13, bleiben. Ja. 13 ist eigentlich echt sinnvoll, ja. Ich habe das ja durchgemacht, diese G8-Verkürzung, diese ab der 6. Klasse, beziehungsweise für mich 7. Klasse, ja. Ich bin ja nochmal später in die Klasse reingekommen. Das ist echt eine Qual für Schüler, ja. Das war jetzt gerade, dadurch, dass es jetzt so freiwillig war, war es halt eine ausgesuchte Klasse, in der das Lernniveau echt sehr hoch war, weil die Schüler natürlich sind freiwillig, bzw. durch die Eltern gepusht da reingegangen in die Klasse. Aber die normalen Schüler, das kann man nicht umsetzen, ja. Und dass man auch die Schule nicht unbedingt nur in eine Art Dauerdruckzustand für den Schüler verwandelt, das sollte auch nicht sein, weil gleichzeitig in der Schule, das sind noch Kinder, ja. Das ist ein Formungsprozess, wo auch, gerade mit der Pubertät, du hast ja noch viele, viele andere Prozesse, die ja dann nebenbei dein Leben begleiten, ja. Wenn du keine Freude an der Bildung hast, dann, ja, und keine Möglichkeit, dich wirklich aktiv zu beteiligen, dann macht es ja auch keinen Spaß. Und so bleibt es auch wirklich schlechter hängen. Das ist ja wirklich und gleichzeitig darf das Leben auch nicht auf der, also das Leben an sich für den Jugendlichen, das darf ja nicht nur aus Lernen bestehen, ja. Gut, ich verwehre mich dem ja ebenso. Ja, ich auch. Ja. Ich aber ja. Wo du angesprochen hast, du findest 13 Jahre bzw. 12 ja. Jahre zu kurz. Und auch ein Praxisjahr. Also und das auch ein sinnvoll, Praxisjahr. Ja. Dadurch, dass ich jetzt die Erfahrung als FSJ-Kraft mache momentan und auch Erfahrungsberichte viele andere Feedbacks von vorherigen FSJ-Kräften habe oder ähnlichen, die auch gesagt haben, ich mache jetzt mein Fachabitur. Und zwar ein allgemeingültig. Ich habe ja keine Tests gemacht. Ich bin ja einfach nach der 12 abgegangen und habe ein Zeugnis mit 13 Fächern drauf. Ja. Aber das fand ich auch die Firmen, alle sehen das viel lieber, wenn schon die Leute Arbeitserfahrung mitbringen und eine Praxiserfahrung mitbringen, ja. Weil es verkürzt ungemein den Angleichungsprozess, den Eingewöhnungsprozess und ist auch sehr hilfreich, ja, wenn man vorher schon ungefähr weiß, was man ist, ja, und ist auch verringert ungemein die Anzahl an Abbrechern von Arbeitsplätzen oder ähnlichen oder von Ausbildungen. Ja. Ja. Nee, aber was die 12 Jahre angeht, dass 13 selbst zu kurz sind, du hast es ja noch miterlebt, bevor du ins FSJ gegangen bist, aber was wir in der, also ich habe es in der 13, du hast es in der 12 teilweise für Mitschüler haben. Da sind Schüler dabei, die machen mit 16 Jahren Abitur oder mit 17. Gut, man kann mit 17 sehr reif sein. Das ist da nicht der Fall. Das ist in dem einen konkreten Fall, von dem ich spreche, eine mathematische Hochbegabung. Und dieser eine Schüler ist wirklich in der Lage, der gehört, hat er gesagt, zu einer der 5 Menschen auf der Welt oder in Deutschland, die Dezimalzahlen im Kopf berechnen können. Und er geht auf Mathewettbewerbe, bundesweit gesiegt, ich glaube, europaweit nicht. Auf jeden Fall, dieser Schüler ist gut in Mathe. Der ist, ich würde sogar sagen, der ist im Leistungskurs und eventuell sogar besser als der Lehrer. Aber weil er einfach wirklich diese Begabung hat, aber was seine sozialen Kontakte angeht, die sind praktisch nicht vorhanden. Ich glaube, er hat 1 oder 2 Schüler um sich, die ebenfalls eine Hochbegabung haben, mathematisch auch sehr begabt, nicht in seine Richtung, aber und das finde ich, das finde ich wirklich erschreckend, dass solche Leute, das sind Kinder, das sind wirklich noch Kinder und die gehen in die Schule und sie kommen da irgendwie durch, aber sie haben keine Freunde. Was machst du für Mensch? Du schaffst Maschinen, die irgendwann mal in der Forschung sitzen und denken können und tolle Sachen entwerfen, aber ich weiß nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, ob so jemand Freude am Leben hat. Wenn du nur für die Mathematik liebst, wenn du in die Schule gehst und also ich finde ja, dass der Kontakt zum anderen Geschlecht was unglaublich Wichtiges ist. Und den hatte dieser Schüler noch nicht und den hatten einige bei uns noch nicht. Und ich sage ja nicht, wenn du nicht mit 16 Jungfrau geworden bist, bist du blöd. Das werde ich niemals sagen, nein, nein. Aber man sollte doch darauf achten, dass so ein Mensch, der muss doch auch mal lernen, wie das ist. Weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass wenn du kein festen oder überhaupt keine andersgeschlechtlichen Beziehungen hast, solange du heterosexuell bist, fehlt dir was im Leben. Und wenn du mal eine hattest, wirst du merken, dass es dir fehlt. Und diese Personen sind in diesem Umgang A, völlig ungeübt, weil vollkommen unerfahren. Das ist wirklich traurig. Ich weiß nicht, ob das das Ziel der Schule sein sollte. Das Ziel der Schule sollte immer das Begleiten, diese zum Begleitfunktion sein. Genau, dass du, genau, weil du hast ja nicht nur den Stoffaspekt, wobei den viele Schüler privat auch schaffen, den Stoffaspekt. aber ja, also nicht nur Lehrstoff, sondern auch Leben lernen, ja. Das muss bitte nicht ins Extreme ausarten, wie auf der Waldorfschule oder ähnliches, aber dass du eine gesunde geistige Entwicklung hast, das ist ja auch das Schulgesetz schreibt ja vor, dass die Schule nur ein begleitendes Institut zum kritischen Hinterfragen und Lernen sein soll, ja. Und das verfehlt halt mittlerweile die Bildung komplett, ja. Ja. Und ich meine, was hast du davon? Ja. Ich meine, wenn ich mir die Zukunft dieses Schülers vorstellen muss. Ja, gut, bei ihm klappt es halt, weil der wird von irgendeiner Uni genommen und der kriegt dann sein. Der wird später, der macht seine Professur und dann sitzt er da und, hat ein Labor, forscht, rechnet, aber hat er Spaß im Leben? Wenn das das Ziel von Bildung ist, dann wo kommst du hin? Ja. Ich meine, das wird dann jemand, der dann auch Fernats letzten Satz beweisen kann, ja. Aber allgemein ist auch, sag ich mal, der Abschluss mit 15 ist einfach viel zu früh. Also wirklich, weil was kommt denn danach, ja? Danach wird dann gearbeitet eigentlich nach der Schule. Oder man meinetwegen, die sind noch ein Jahr irgendwie unterwegs, im Sinne von zwischen Zuhause, Rewe, Penny und Innenstadt. Aber das auch mit 16, da ist man auch für mich eigentlich noch, also der Durchschnitt ist noch lange nicht fähig, überhaupt in irgendeinem Beruf tätig zu sein oder eine Ausbildung zu machen, ja. Das ist halt, vor allem, weil es sind eigentlich gleichzeitig junge Erwachsene schon fast, aber auch noch Kinder. Das ist so eine Grauzone, wo eigentlich jeder individuell gehandhabt werden müsste. Aber wenn ich dann sage, du musst im Bildungssystem auch allgemein sprechen und für eine Allgemeinheit das schaffen. Und da ist mit 15, mit 16, das ist viel zu jung und viel zu früh. Und deswegen, dass man den Abschluss mindestens noch ein Jahr weiter hinausschiebt, dass man da auch noch einen begleitenden Prozess hat, dass man das letzte Jahr auch, ob du es praktisch verbringst oder irgendwie oder theoretisch, aber das ist auf jeden Fall noch. Du musst was lernen. Also ich höre mich jetzt an wie so ein alter Opa, aber du musst was fürs Leben lernen. Und das lernst du nicht, wenn du das zweites Postulat kennst, weißt du. Schön, dass du es kannst. Schön, dass du später in diese Richtung gehen wirst. Gratulation, aber angenommen, du gehst mit 17 aus der Schule. gut, du kriegst ja wahrscheinlich ein Stipendium, den Weg habe ich beschrieben, Professor, keine Ahnung, aber angenommen, du hast deinen Job irgendwann nicht mehr. Was willst du machen? Wenn du irgendwann mal, wenn du mit 15 oder 16 aus der Schule kommst und du bist, und das sind diese Schüler bei uns an der Schule, von der ich rede, die sind körperlich in meinen Augen unterentwickelt, weil sie einfach so klein und so schmächtig sind. Und so jemand könnte niemals eine körperliche Arbeit verrichten. Vielleicht haben sie deswegen diese Fähigkeiten, die mathematischen Fähigkeiten. Aber ich finde das wirklich krass, wenn jemand dazu mal ja, gezwungen ist oder wenn jemand das mal tun muss, was will er in seinem Leben, wie kommt er zurecht? Du musst einfach mal erlebt haben, wie es ist, wenn du eine Woche lang jeden Tag, also eine Woche ist noch harmlos, aber wenn du wirklich arbeitest, und das erlebst du ja gerade in deinem FSJ. Und ich finde es krass. Ich finde es wirklich, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich weiß nicht, was man da für Menschen mit der Schule, mit der Bildung daran erzieht. Ich weiß es nicht, was man da wirklich produziert eigentlich schon. Und ich wundere mich, warum kein Lehrer da was dagegen tut. Warum die Lehrer nicht, ich glaube schon, dass sie das sehen, dass diese Schüler ein Problem haben. Aber ich weiß nicht, ob die das wirklich anerkennen und ob die gewillt sind, was dagegen zu tun. Weil ja, diesen Schülern musst du in meinen Augen helfen. Jetzt habe ich schon oft gehört, das ist nur Neid. Ich bin echt froh, dass ich die Formelsammlung nicht auswendig kann. Weil ja, ich gehe davon aus, dass wenn ich es könnte, würde mir irgendwo an der sozialen, das könnte jetzt ein Vorteil sein, aber das ist mit Sicherheit nicht, dann habe ich mit Sicherheit irgendwo sozial irgendwelche Differenzen in meinem Sozialleben und das möchte ich nicht haben. Ja, und der Umgang mit Menschen ist einfach etwas, also das ist also zwingend notwendig, ja. Ob man jetzt ein stiller Typ ist oder nicht, oder ob du dir gerne dich mitteilst, dass du einen grundlegenden Umgang mit Menschen lernst und auch lernst zu kommunizieren und auch mit anderen Menschen umzugehen, gerade in Sondersituationen, wenn man zum Beispiel eine Meinung verschieden hat oder ähnliches, das können halt so viele nicht, ja. Das sollte Schule auch beibringen, ja. Gesellschaftsfähig quasi, ja. Aber ich habe übrigens noch eine tolle Meldung gerade, kommt gerade rein, oder ich habe sie gerade gelesen. Metallica ist nächstes Jahr bei Rock am Ring, die verlegen ihre Tour vor, weil sie Angst haben, dass möglicherweise der Euro abfällt und dann die Europa-Tour 2013 finanzielle Verluste einbringen würde. Deswegen. Wo hast du das bitte her? Spiegel Online. Sehr schön. Nee, Stern.de, aber das ist der gleiche Mist. Ja. Ja, ja, also, Metallica, gute Musik. Ja, gute Musik, aber Metallica ist nächstes Jahr schon in Deutschland und in Europa zu sehen, weil sie sonst Angst haben, dass der Euro zu schwach wäre und die finanzielle Verluste zu groß wären bei der Tour. Tja. Schade, ja, dass es so kommt. Ja, die Märkte müssen es ihnen gesagt haben. Die Märkte, die verraten aber eigentlich nichts. Der Markt behält das ja alles für sich. Märkte und Merkel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Ja, wollen wir langsam zu Ende kommen? Ja, aber ich möchte, bitte informiert euch alle meine Freunde über altermedia.de, deutsche Nachrichten. Nee, das finde ich wirklich krass, das ist auch eine Seite, über die habe ich mich ja schon wirklich hart berollt. Also was da teilweise für Nachrichten rein, beziehungsweise, alter Schwede, nee. Das ist der Hammer. Also, das knüppelt dich ja nieder, wenn du das liest. Ja. Das ist auch eine Seite, wer sich da informiert, der tut mir echt sehr leid. Aber naja. Schade, schade, schade. Ja, dann kommen wir zum Ende und danken. Würde ich auch sagen. Danken, dass wir hatten einen belebten Chat. Das waren, also und teilweise mit der Spitze waren es, glaube ich, über 20 Leute, die eingeschaltet haben, auf einmal. Und die Werbung, die wir gemacht haben, die von Right and Why We Fight und Weltherrscher und allen anderen, die da für uns beworben haben, es war wirklich nicht viel. Also im Verhältnis war es wirklich nicht viel. Und für unser erstes Mal 20 Zuhörer, wow. Da bin ich echt froh drum. Wir hatten zusammen unser erstes Mal gerade. Oh. Ja. Konrad. Ach, die Pubertät ist sowas Lustiges. Das geht auch nicht mehr weg. Ja. Ja, dann danken wir euch und verabschieden uns mit einem Prost eigentlich, weil jetzt ist Freitagabend. Das Wollen wir noch gut über das? Ja. Ja, das klären wir gleich. Wir entlassen euch alle ins Wochenende. Ja, ich hatte heute schon Urlaub, aber ja, vielen Dank und macht's gut, danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, ja. Und wenn es ein nächstes Mal geben sollte, werdet ihr informiert.